Herzlich willkommen zu einem neuen Torfer Podcast. Dieses Mal im Angebot Penelope, Codename Uncle und Little Women. Die Regisseure sparen wir uns an der Stelle. Das war es eigentlich auch schon mit dem Vorstellen der Filme. Normalerweise nicht immer die Regisseure, die Regisseurinnen. Es sind drei Filme dieses Mal. Wieso? Und wieso sind das auch nicht Filme, die brandaktuell sind? Das kommt ja auch nicht so oft vor. Das liegt daran, dass heute jemand zu Gast ist, und zwar Maren. Hallo. Hi. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass du Lust hattest, eine Folge zu machen. Ja, ich mich auch. Ja, weil nichts anderes steht doch dahinter. Es gibt ja kein Budget für diesen Podcast. Also ich bezahle die Leute nicht, wenn sie hier mitmachen, sondern das ist einfach nur, wer hat Lust mitzumachen, wer traut sich das zu. Und das fand ich sehr cool, dass du gesagt hast, ja, wärst du mal dabei. Und was ich ja schon lange sehr, sehr gerne machen möchte und eigentlich ergibt sich das viel zu selten, ist, dass diese Gäste, die kommen, dass die so ein bisschen ja ihre Lieblingsfilme mitbringen oder Filme, die ihnen irgendwas bedeuten, die ihnen wichtig sind. Und das hat sich noch nicht so oft ergeben, ehrlich gesagt. Also ich habe selber ja auch mal meinen Lieblingsfilm irgendwann mal gemacht. Und dann hatten wir, glaube ich, noch ein oder zweimal den Fall, dass Leute was mitgebracht haben. Aber eigentlich kommt es fast nie vor. So eine Reihe, die ich eigentlich etablieren wollte, aber die wenigsten Leute trauen sich das vielleicht auch. Weil, na klar, es sagt ja auch was über einen aus, ne, wenn man seine Lieblingsfilme mitbringt, potenziell. Und Leute sehen da vielleicht eine gewisse Fallhöhe. Ja. Ja, deswegen, ich habe die Filme kurz genannt, aber wir besprechen sie natürlich jetzt alle in Ruhe und einzeln. Und ich bin auch gespannt, ob da, also warum du diese Filme gewählt hast, wird mich super interessieren. Und ja, ich glaube, wir quatschen einfach mal drauf los. Ich glaube, was man hier klar sagen kann, oder korrigiere mich, wenn du das unbedingt anders machen möchtest, ich denke, dass wir über die Filme sehr offen reden werden. Also Spoiler-Warnings, glaube ich, muss klar sein. Ja. Das sind alles jetzt keine 100% aktuellen Filme. Little Women ist der neueste von 2019. Alles andere ist noch älter. Und vielleicht habt ihr ja trotzdem Bock, die Filme danach zu gucken. Also ich glaube auch nicht, dass das Filme sind. Also eigentlich finde ich das ganz witzig, die Auswahl, die du getroffen hast, das sind alles Filme, wo man sich denkt, ja, die kann man eigentlich auch gucken, wenn man schon weiß, wie das ausgeht oder so. Das, finde ich, nimmt den jeweiligen Film eigentlich nichts wirklich. Und aus unterschiedlichen Gründen, aber ja. Definitiv. Also ich mag, auch bei Penelope ist das ja relativ, also es ist eine einfache Story in dem Sinne, aber ich finde, der hat ganz viel Charme und so weiter. Und deswegen, auch wenn man weiß, wie er endet, kann man den ruhig nochmal gucken. Ja, okay. Dann lass uns doch mit dem anfangen. Das ist der älteste von den drei Filmen, die du ausgesucht hast. Von 2003 oder sowas. 2006 habe ich geguckt, ja. Also ist auf jeden Fall ein bisschen her. Ich hatte den auch nicht gesehen vorher, hatten wir ja eh besprochen. Ich kannte den nicht. Also ich kannte ihn, aber hatte wirklich nie was davon gesehen. Ich wusste nur noch so ein bisschen, ja, den Twist, in Anführungszeichen, also den Twist am Anfang. Also, weil ich weiß nur noch, wie ich damals ins Kino gegangen bin und habe die Poster dafür gesehen. Also wo eben Christina Ricci, das ist die Hauptdarstellerin, und die hat halt immer so einen Schal im Gesicht gehabt auf diesen Postern, sodass man das halbe Gesicht gar nicht sehen kann. Und das blieb mir irgendwie in Erinnerung, dieses Bild, weil das irgendwie ungewöhnlich war für ein Filmposter, dass man berühmte Schauspieler nicht so richtig zeigt und verdeckt. Ja. Genau, und Penelope vom Genre vielleicht ganz grob einzuordnen, würde ich sagen, ist eine romantische Komödie. So würde ich das jetzt bezeichnen. Vielleicht auch ein bisschen ein Märchen. Ja, das auch. Und so ein bisschen Selbst-Discovering-Stuff. Entschuldigung, falls ich sehr doll denglische. ich entschuldige mich jetzt schon mal ausführlich dafür. Ich mache das auch sehr oft. Also vor allem bei so filmischen Fachbegriffen habe ich irgendwann die englischen nicht mehr drin. Oder ich habe immer den drin, der für mich eingängiger war. Also manche Sachen nenne ich halt einfach dann im Englischen oder im Deutschen immer, weil das einfach sich etabliert hat. Ja. Aber ja, worum geht es ganz grundsätzlich? Willst du versuchen, uns zu erklären, worum es generell in Penelope geht? Ja, ich versuche es. Ich bin immer so schlecht im Zusammenfassen. Ich bin immer viel zu ausführlich, aber ich versuche es. Es spielt in Großbritannien, würde ich jetzt behaupten. Ja. Und Penelope wird mit einer Schweinsnase und Schweinsohren geboren. Und die Mutter versteckt sie so ein bisschen. Und es geht um einen Familienfluch. Und der soll gebrochen werden. Und dann kommen ganz viele Männer in ihr Leben, die durch die Mutter vorgestellt werden, und dann hat sie aber irgendwann keinen Bock mehr und haut dann auch so ein bisschen ab und will sich dann halt selbst entdecken. Und dann passiert das Ende. Ja, genau. Also, das ist, glaube ich, das entscheidend Wichtige für, wenn man jetzt gar nicht weiß, worum es geht. Also es ist wirklich nur Penelope, die wird geboren mit einer Schweinsnase, der Rest der Familie nicht. Es ist eben dieser Fluch, der nur auf ihr lastet. Es wird auch ganz am Anfang erklärt, warum. Weil eben die erste weibliche Nachkommen etc., die wird dann mit Schweinsnase geboren. Und dann wird, glaube ich, keine Ahnung, 2 Jahrhunderte lang wird kein Mädchen mehr in diese Familie geboren. Und deswegen erwischt sie das ganz spät, obwohl der Fluch irgendwann, was weiß ich, frühes 19. Jahrhundert vielleicht oder so ausgesprochen wurde, weiß ich nicht mehr genau. Aber deswegen trifft sie das halt und das Ganze spielt halt im Jetzt, also im 2006 oder wann auch immer. Aber es ist natürlich schon auch ein Märchen ein Stück weit, ja, in der Art und Weise, wie das Ganze wirkt auch oder wie die Leute total, auch drauf sind. Total. Also ich finde die Welt auch, also es ist schon so an Großbritannien, an London angelegt, so auch wie die Stadt dann aussieht und so weiter. Mhm. Aber allein dieses, sie haut dann ja von ihrem Anwesen, und so kann man das auch ruhig nennen, ab. Und dann geht da so ein Tor auf. Und dann ist sie auf einmal irgendwie in dieser Riesenstadt und alles ist auch, also das ist auch ein Punkt, den ich an dieser Stadt auch, an diesem Film auch mag, ist diese Ästhetik. Ich finde zum Beispiel das Zimmer von ihr, finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Ich war immer so, ach, ist so schön, so ein bisschen Schnörkel und grün und sie hat mitten im Zimmer, hat sie eine Schaukel stehen und ja das finde ich sehr schön. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr bewusstes Set-Design, also hier ist nichts zufällig, deswegen hat das Ganze auch so ein bisschen was, es spielt zwar im Hier und Jetzt, aber irgendwie hat es so ein bisschen was Märchenhaftes, weil alles so ein bisschen der Wirklichkeit enthoben ist, also generell Penelope ist in einer Adelsfamilie geboren oder sehr reiche Leute auf jeden Fall, deswegen sucht die Mutter auch nach einem passenden Mann für sie. Ja. Und das sind alles ebenfalls adlige, reiche Männer, die dann wirklich vorsprechen müssen. Penelope aber zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen. Die sind alle in so einem Vorstellzimmer und Penelope ist hinter so einem doppelseitigen Spiegel, wo sie mit denen dann sprechen kann. Und das alles ist schon vom Grundsetting her auf jeden Fall nicht mehr so ganz down to earth, sage ich mal. Das ist schon alles ein bisschen märchenhafter eben. Ja, definitiv. Und der Film ist auch von Anfang an, also ich hatte ganz am Anfang so leichte Tim Burton-Vibes, weil irgendwie alles so ein bisschen, also auch das Editing und die Kamera und alles ist so ein bisschen all over the place und sehr lebendig, sehr schnell. Mhm. Auch die Art, wie geschnitten wird und so. Und auch der Soundtrack und so, also alles am Anfang, gerade dieses Opening, wo so dieser Fluch erklärt wird und dann diese virtuelle Kamerafahrt durch diesen Baum und so und alles ist total okay. Kommen wir erstmal an. Und deswegen hat mich auch super schnell interessiert, wer hat den Film gemacht, weil ich halt, wie gesagt, auch vorher nicht wirklich was drüber wusste. Ja. Und habe dann halt nachgeguckt und Mark Polanski ist der Regisseur. Ich habe von dem nie irgendwas gehört. Habe dann auch nachgeschaut, der hat auch nie wieder so wirklich was gemacht. Ja. Der war früher Regieassistent tatsächlich für Michael Bay. Das finde ich eigentlich ganz witziger Input, weil ich mir schon bei Penelope auch auffiel, dass es ein sehr dynamischer Film ist, der auch sehr. Ja, also wie gesagt, das Editing, der Schnitt, die Kamerafahrten, alles ist sehr, sehr lebendig. Also wirklich so, du kannst es nicht ignorieren. Also alles ist, die Kamera fliegt ja wirklich durch die Gegend manchmal. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das könnte ja irgendwie passen, dass er das vielleicht von Michael Bay so ein bisschen gelernt hat. Da ist ja auch immer alles in Bewegung und bewegt sich viel. Nur, dass halt Penelope ansonsten irgendwie, also sehr explosionsarm zum Beispiel ist, also ansonsten nicht so in die Michael Bay-Richtung geht. Aber das fand ich eben sehr witzig, dass er Regieassistent bei dem früher war und dann diesen Film gemacht hat. Im Grunde war das so sein großes Projekt. Und dann hat er eigentlich auch nicht wieder weiter was danach gemacht, außer 2017 nochmal. Dann kam noch ein Film raus, Rememory hieß der. Habe ich auch noch nie von gehört. Ist aber, was jetzt ganz witzig ist für die Leute, die in diesem Film hier mitspielen, Rememory ist auch wieder mit Peter Dinklage in der Hauptrolle. Also scheinbar haben die irgendwie connected bei Penelope, bei Peter Dinklage, bekannt aus Game of Thrones als Tyrion Lannister. Der ist eben hier in der Nebenrolle zu sehen als Reporter, der ja versucht, also das vielleicht generell zum Grundsätzlichen zu der Welt, wieso dürfen all diese Männer Penelope nicht sehen? Die Mutter versucht das alles geheim zu halten, dass niemals jemand rauskriegt, dass diese Tochter mit einer Schweinsnase geboren wurde. Das ist scheinbar unvorstellbar, das darf niemand rauskriegen. All diese Männer müssen immer so Non-Disclosure Agreements unterschreiben, dass sie, bevor sie also, dass sie alles, was sie sehen werden im Haus, dass sie darüber nie reden dürfen, sonst werden sie zu Tode verklagt. Und deswegen kriegt nie jemand öffentlich raus, dass Penelope mit einer Schweinsnase geboren wurde. Und Peter Dinklage ist die Mutter hat ja sogar mal den Tod von Penelope vorgetäuscht, damit das auf keinen Fall rauskommt. Und da war Peter Dinklage seitdem ja auch irgendwie, also sein Charakter, dann ja auch immer so ein bisschen suspicious. Genau, und er ist eben Reporter, er hat das ganz am Anfang, hätte er das fast mal aufgedeckt, hat dabei ein Auge auch verloren, auch aus dem Random irgendwie. So. Ja. Also es passieren so ein paar so Dinge in dem Film, die sehr random sind. Ja. Und auch wirklich eine absurde Mischung an Tonalität, sage ich mal. Also also der Film ist mal ganz locker, leicht, Märchen, eine Rom-Com, dann kommen plötzlich aber auch mal ernstere Töne mit rein, also generell, diese Origin-Story ist ja super düster eigentlich, wenn man sie mal nüchtern erzählt. Ja. Also es geht irgendwie um diese Dienstmagd, die von dem reichen, adligen Typen geschwängert wurde. Und dann will er aber zu dem Kind nicht stehen. Daraufhin sieht die Dienstmagd als einzigen Ausweg, sich umzubringen. Also wir haben in den ersten 10 Minuten dieses Films eine Schwangere, die sich umbringt. Dann so, okay. Also das wird jetzt hier richtig dark. Aber das, nee, dann wechselt der Ton einfach wieder. Dann ist es einfach wieder locker. Und das ist eigentlich ganz, ganz cute. Genau, und ja, ich weiß nicht, zu den Figuren oder zu den Hauptdarstellern, also Christina Ricci kennt man vielleicht, wenn man die alten Addams Family Filme gesehen hat, also das ist für mich immer der große Bezugspunkt zu ihr, die habe ich halt als Kind schon gesehen und da habe ich sie immer geliebt und gefeiert, und deswegen mag ich sie auch bis heute immer, man sieht sie nicht so oft, finde ich, irgendwie heute vor allem, aber Christina Ricci ist einfach eine Schauspielerin, die ich wirklich gern habe, und sie spielt eben die titelgebende Penelope und ihre Mutter ist Catherine O'Hara, das finde ich ganz witzig, die Mutter aus Kevin allein zu Hause. Ist hier auch, das ist die, krass. Ja, das ist die. Ganz das fand ich auch sehr, sehr witzig, weil man die auch nicht oft sieht. Also, ja, aber ich finde sowieso die Besetzung tatsächlich, also da kannte man einige, auch den Vater, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe von dem Schauspieler, aber auch Peter Dinklage und James McAvoy, zu dem kommen wir vielleicht ja gleich noch. Und auch den Verlobten dann von Penelope, den kennt man ja auch. Also, den kannte ich jetzt nicht, tatsächlich, muss ich gestehen. Der hat, glaube ich, in irgendeinem Mamma Mia-Film oder so, oder Abba-Film oder irgendwie sowas hat der mal mitgemacht. Oder vielleicht hat er auch bei Fleabag mitgemacht. Auf jeden Fall kam mir sein Gesicht bekannt vor. Oh, okay, das wäre witzig, wenn das der ganz am Anfang bei Fleabag ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann gut sein. Ja. Okay. Ja, generell, wie du sagst, also die Besetzung ist wirklich witzig, weil ich auch immer wieder zwischendurch mir Notizen gemacht habe und dachte, ach krass, der spielt auch noch mit, oh, der spielt auch noch mit, weil es auch so eine komische Mischung ist. Also wie gesagt, wir haben die Mutter aus Kevin allein zu Hause, Christina Ricci, die eben durch so Sachen wie Addams Family bekannt geworden ist. James McAvoy, der natürlich heute, glaube ich, die meiste Star-Power hat von allen Leuten, die in diesem Film vorkommen, würde ich sagen. Reese Witherspoon ist auch dabei. Stimmt, okay, haben wir die vergessen. Auch. Ja, die ist auch sehr, sehr bekannt natürlich, war aber auch damals auch schon bekannt, fairerweise. Ja, das stimmt. Also, das war für die jetzt, aber ich habe dann extra von den Jahren her nachgeschaut und bei manchen war das schon so, da waren die noch nicht so populär oder so bekannt. Also Peter Dinklage natürlich noch gar kein so großer Name zu dem Zeitpunkt. Das ist ja alles durch Game of Thrones passiert. Nick Frost spielt mit, der ist kurz vorher war Shaun of the Dead. Da spielt er den Kumpel von der Hauptfigur von, wie heißt denn der nochmal? Den Namen habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Der, also Shaun halt aus Shaun of the Dead, aber den Schauspieler weiß ich nicht mehr. Simon Pegg. Genau. Das ist ja auch so, das ist dieses Duo in Shaun of the Dead und auch in allen anderen Filmen von diesem Regisseur, von Edgar Wright, kommen die ja immer wieder vor, die beiden. Und das war schon nach Shaun of the Dead, aber Nick Frost, glaube ich, war da jetzt trotzdem, also vielleicht wurde der auch da schon gecastet zu dem Zeitpunkt. Also das fand ich ganz witzig, dass der in so einer ganz kleinen Rolle nebenbei auftaucht. Ja. Russell Brand, auch super random. Ja, gerade sagen, ja. Ja, also dieser, und da habe ich nachgeschaut, der war wirklich zu dem Zeitpunkt noch kein großer Name. Der hatte schon irgendwie eine TV-Show oder sowas. Ja. Aber das war noch nichts, also vor allem nicht außerhalb von Großbritannien war das noch kein Name. Und das fand ich sehr witzig, wie solche Leute da völlig random auftauchen. Also ja, große Besetzung. Ja, ich finde auch, der Film hätte eigentlich so Potenzial für so ein Rom-Com-Klassiker, Teenie-Indie-Klassiker, irgendwie sowas. Weil ich finde, der hat so viel. So. Mhm. Also ich finde, der hat auch einfach. Also das Ding ist, ich habe den damals, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gefunden habe oder wo ich den geguckt habe. Vielleicht auf einer halb illegalen Seite, aber natürlich nicht. Ich habe immer meine Sachen bezahlt. Und dann habe ich den geguckt und die Teenie Maren fand die Message und von dem Film einfach sehr toll. Also man kann ja jetzt mal spoilern oder so ein bisschen. Also es geht halt darum, diesen Fluch zu brechen, wird immer gesagt, dass jemand von blauem Blut Penelope liebt. Und die Mutter und auch die Family interpretiert daraus, dass jemand sie heiraten muss und lieben muss. Und Das ist am Ende, Achtung, Spoiler, nicht der Fall. Und es geht einfach darum, dass sie sich selber liebt und selbst akzeptiert. Und irgendwie finde ich das eine ziemlich coole Message. Und es ist irgendwie ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen einfach, aber ich finde es einfach so, irgendwie so, dass man sich halt selbst mögen muss und lieben muss. Und irgendwie ist es auch traurig, weil, also die Mutter finde ich eine ganz schwierige und interessante Figur. Mhm. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht nie, ob ich sie hassen soll oder irgendwie auch ein bisschen Mitleid mit ihr haben soll. Ja, aber ich fand das immer eine sehr schöne Message, so auch damals schon, als ich den geguckt habe. Ja, die Mutter, da gebe ich dir recht, das war ein sehr ambivalenter Charakter, weil ich mir auch so dachte, okay, am Anfang ist sie schon, also man findet sie natürlich anstrengend, aber man denkt sich, ja, aber sie hat ja nichts Böses im Sinn, so sie will halt einfach, sie will das Beste für ihre Tochter und macht dabei halt Dinge falsch. Ja. Und deswegen muss ich auch sagen, dass gerade gegen Ende dann hin, also ich meine, der generelle Plotverlauf ist eben so, dass sie halt einen Mann für Penelope finden will und dann sind die aber alle natürlich oberflächliche Idioten, die halt wegen der Schweinsnase sofort davonrennen. Also das fand ich auch total überdreht. Ja. Also immer wenn die diese Schweinsnase sehen, rennen die weg, als wenn wirklich der Axtmörder hinter ihnen her wäre. Also wirklich das Schlimmstmögliche, was sie sich vorstellen konnten, war eine Frau mit Schweinsnase. Also schlimmer geht es nicht. Das fand ich super witzig, wie die immer völlig panisch werden. Ja. Und einer von diesen Adligen ist halt besonders stumpf und oberflächlich und darf natürlich dann auch nicht darüber reden, was er eigentlich da gesehen hat. Beziehungsweise doch, sie kriegen es nicht hin, dass er das unterschrieben hat rechtzeitig. Genau, die machen das immer. Das heißt, er geht zur Zeitung und sagt, hey, ich habe hier gesehen, da gibt es ein Mädchen mit Schweinsnase und das ist doch voll die wichtige Story. Und er trifft zufällig eben auf Peter Dinklage, auf den Reporter, der das damals schon fast aufgedeckt hätte. Und dann sind die beide so ein Team und versuchen, das rauszukriegen. Genau. Und müssen natürlich irgendwen einschleusen, der da irgendwie ein Foto macht. Der Reporter ist schon bekannt bei der Mutter, der adlige Sohn natürlich sowieso. Also suchen sie jemanden, der Geld braucht und moralisch flexibel und der das dann machen würde für sie. Ja. Auftritt James McAvoy. Ja. Meiner Meinung nach, ich bin jetzt gespannt, was du sagst, weil wir sind uns beide einig, dass James McAvoy ein attraktiver, interessanter Mann ist. Ja. Aber ich finde noch nicht zu dem Zeitpunkt, muss ich persönlich sagen. Also diese Frisur, die er da auch hat, es ist nicht schmeichelhaft. Also, kurze Frage, ist dein Podcast explicit, wird der so. Der ist explicit, du kannst alles sagen, also sehr gut. Rein. Weil seit dem Film, ich habe seit dem Film einen Crush auf James McAvoy und ich nenne ihn immer nur, wenn ich über ihn erzähle, James fucking McAvoy. Weil ich weiß nicht, also der Hut ist, dieser Fedora ist ganz, ganz hässlich. Oh ja, ist ganz schwierig, ja. Und wo er zwischendurch auch auf diesem Baum zum Schluss sitzt und dann traurig in die Weite starrt. Es ist ein bisschen cringe, aber doch irgendwie diese Haare und dieser Blick, wenn er dann da an diesem Fenster, an diesem doppelverglasten Ding sitzt und dann zu ihr hochguckt, also denkt, dass er zu ihr hochguckt, da hatte er mich. Ja, nee, er sieht auch super gut aus und natürlich ist auch sein Charakter so ein bisschen angelegt als der Bad Boy, der aber auch Lebemann und alles ist mir egal und ich bin eigentlich zu cool für alles. Ja. Aber dann gleichzeitig kriegt er so eben diese Charakterschwäche, hey, das Geld braucht er so dringend, dass er sowas macht. Ja. Aber natürlich ist er sofort eigentlich voll der nette Typ und will das dann gar nicht und macht die Kamera auch kaputt, mit der er dieses heimliche Foto gemacht hat. Ja. Und ich habe den geguckt und wusste ja, dass du den ausgesucht hast. Und ich dachte mir sofort, eben wie du gesagt hast, die Teenage-Maren, ich weiß sofort, warum man diesen Film als junges Mädchen gut findet. Also das ist auch gar kein Vorwurf. Es ist für mich absolut nachvollziehbar. Also da werden so viele Boxen am Anfang gecheckt, wo man so sagt, ja klar, und er ist schwierig, aber er hat ein Herz aus Gold. Das heißt, er ist charmant und witzig. Ja. Die Szene mit der Musik, wo sie dann rausfinden soll. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Hau rein. Ja, nee, also es geht dann darum, die Penelope und Max oder Johnny, wie er zum Teil heißt. Also eigentlich heißt sein Charakter Johnny, aber durch Verwechslung und bla nennt er sich halt Max oder wird er halt Max genannt. Mhm. Und dann sind sie da in diesem Raum und reden irgendwie über Musik und dass er angeblich ein Instrument spielen kann. Und dann holt er so eine Band dran, wo auch immer die herbekommen hat. Mhm. Und dann geht es darum, soll sie raten, welches Instrument er macht und spielt. Und das ist einfach Zucker. Also, und dann spielt er halt und singt ganz schlecht. Und es kommt dann später raus, dass er halt Piano spielt oder Klavier spielt. Das ist eine wichtige Frage, die ich stellvertretend jetzt mal stellen muss an alle Frauen dieser Welt. Wieso eigentlich Klavier? Also, weil das fällt mir immer wieder auf, in diesen Filmen, in den romantischen Kontext, wenn ein Typ in solchen Filmen ein Instrument spielt, dann ist es entweder die Gitarre oder das Klavier, sonst nichts. Also, wo ist die Liebe für das Kontrabass? Keine Ahnung, gibt's nicht. Es ist immer, was ist eigentlich am Klavier so speziell? Keine Ahnung, ist das ein sexuelles Ding? Ist das irgendwie, warum genau das Klavier? Soll das irgendwie so die Einfühlsamkeit zeigen? Weil Klavier, das sind ja eigentlich ruhige, komponistenmäßige Leute oder sowas. Deshalb frage ich mich immer wieder, weil ich habe sofort an Twilight gedacht. Ja, ich auch. An diesem Klavier sitze ich mir sofort. Das ist ja eins zu eins das, dass er jetzt da über sie singt oder voll den Love-Song über sie singt und sowas. Das ist ja wirklich eins zu eins Edward Cullen. Ja. Und deswegen dachte ich mir auch so, warum ist es wieder das Klavier? Was ist das bloß mit diesem Klavier immer? Also ich kann jetzt nicht für die gesamte weibliche Menschheit sprechen. Vielleicht ist es dieses, irgendwie man verliert sich dann in dieser Musik und vielleicht kommt da auch noch eine gewisse Fingerfertigkeit mit rein, keine Ahnung. Eben, habe ich auch überlegt, ob das irgend so ein Unterton aber hat. Aber irgendwie dieses, wenn der Typ übrigens hier auch bei 50 Shades of Grey, was ja auch nur ein Rip-Off von Twilight ist, da spielt er ja auch Klavier. Ja. Und dann, keine Ahnung, weil sie dann so dieses auch nach vorne und zurück bewegen, man fühlt die Musik so doll. Vielleicht das, aber. Ja, es ist natürlich, ein Klavier ist natürlich klassisch was für Balladen und für dramatisch-romantische Songs. Da kommt Klavier gerne auch vor. Ja. Aber du könntest ja auch sagen, gerade jetzt bei der Figur des James McAvoy, weil er ja auch so ein bisschen verwegen ist und so ein bisschen anrüchig, lass ihn doch Saxophon spielen. Also Saxophon ist meiner Meinung nach ein super erotisches Instrument. So, wenn der jetzt total toll Saxophon spielen könnte, kannst du ja auch irgendwie irgendwelche melancholischen Songs ihn darunter trällern lassen, wo er in seinem Fenster sitzt bei Regen und dann sitzt er an seinem Saxophon. Also du könntest ja genauso plakative Momente inszenieren. Aber es ist das Klavier, es muss das Klavier sein. Ist Klavier oder Gitarre? Genau, Gitarre ist dann dieses, der coole Surferboy, so den man auch unterschätzt hat und der dann echt total einfühlsam ist, weil er Gitarre spielen kann. Ja. Also ich liebe das, ich finde das ist herrlich, solche Tropes. Ich würde nur gerne immer verstehen, was denkt man sich? Wie war das Brainstorming, was für ein Instrument spielt er? Weil das ist ja ansonsten völlig egal, er könnte ja alles spielen. Also es hat ja keine echte Auswirkung auf die Story. Muss ich auch sagen, Penelope nicht so schlau an der Stelle, dass sie nicht Klavier ihn mal spielen lässt, weil es ja schon ein sehr naheliegendes Instrument ist. Ja, sie steht lieber ja was auch Schlagzeug in der Ecke. Und so. Ja. Stimmt eigentlich, es steht sogar in dem Raum noch. Ne? Sie hätte ihn einfach mal spielen lassen können am Anfang. Ja. Aber ja, also ich glaube, man merkt schon, was meine Meinung zu dem Film ist. Ich fand ihn halt sehr lustig, weil er halt. Ja. Aber ich weiß nicht immer, ob ich mit dem Film gelacht habe. Er ist ja eine Komödie. Manchmal fand ich ihn schon auch lustig, weil ich halt so, weil man so den. Man sieht so, aus welcher Zeit er auch ist. Das ist, finde ich, irgendwie auch schön. Man sieht so richtig eben Mitte 2000er, also alles die Art, wie die Leute aussehen. Also vor allem James McAvoy und sein ganzer Style. großartig. Und was ich, glaube ich, auch richtig witzig fand, und das hat für mich dann auch Sinn ergeben durch dieses ganze, Regisseur war Regieassistent von Michael Bay, wie unterschiedlich, also manche Szenen sind so völlig extrem in der Inszenierung. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, es gibt mal einen Moment, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das genau passiert, aber irgendwann, als Penelope abhaut, die haut ja dann irgendwann von zu Hause ab, weil sie sagt, nee, du, ich will jetzt mein eigenes Leben leben, ich kriege das jetzt selber auf die Reihe. Da müssen wir nochmal drüber reden, über die finale Message des Films, weil das für mich auch ein bisschen verwirrend dann war. Also Penelope wirkt die ganze Zeit eigentlich relativ souverän und die kommt eigentlich mit ihrem Leben schon relativ gut klar. Natürlich ist das nicht so toll, wenn man da wegen Äußerlichkeiten immer abgelehnt wird, aber eigentlich wirkt sie aufgrund dessen, wie sie wohl groß geworden ist, eigentlich recht gefestigt und eigentlich recht selbstsicher. Man haut sie irgendwann ab und diese Mutter, Catherine O'Hara eben, also ich weiß nicht mehr, wie die Rolle heißt, aber die Mutter von ihr, ist ja generell sehr überdreht, den ganzen Film. Also die spielt ja auch wirklich auf die 12. Und ich weiß noch, wie Penelope abhaut und dann rennt die Mutter, rennt dann durch die Vordertür des Hauses raus und ruft ganz panisch nach ihr und hinter ihr fliegen Tauben aus dem Haus. Weiße Tauben. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Also, kurz zur Erklärung vielleicht, es gibt einen wirklich legendären Hongkong-Regisseur, John Woo, der macht immer so Hongkong-Action-Kino, hat er sehr geprägt, der hat zum Beispiel Mission Impossible 2 auch gemacht. Wenn man jetzt Mission Impossible 2 vor Augen hat, weiß man sofort, da fliegen immer wieder weiße Tauben durch die Gegend. Weil das ist John Woos Markenzeichen, der hat immer irgendwo weiße Tauben durch die Gegend fliegen lassen. Und dann war das hier auch plötzlich, also, was ist denn das jetzt, ist das eine Hommage oder, aber es ist ja gar keine Action-Szene, es ist einfach really random und so. Und das ging mir halt ein paar Mal so, dass der Film so ganz random Momente hat, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Ich dachte so, hä? Also genau wie auch am Anfang diese Stimmung, hey, ist ein Märchen, ach, aber hier ist so eine schwangere Magd, die hat sich übrigens umgebracht. Okay, let's go. Und ich fand das herrlich. Also wie dieser Film seine Stimmung und sein Genre teilweise auch wechselt, fand ich schon sehr unterhaltsam. Ja, es ist halt so ein bisschen skurril, habe ich mir aufgeschrieben. Also, aber irgendwie dadurch, ich finde es auch sympathisch, aber es ist halt schon ein bisschen so, was machen diese Tauben da? Also, warum sind die da? Also, es wirkt so überdreht, wie du sagst, ja. Aber eben nicht zufällig. Also, es ist ja nicht lustig, da ist zufällig irgendwas Witziges passiert, sondern es ist ja so, da war ja jemand am Set, der dafür die Tauben zuständig war und der musste die dann da freilassen. Also, das ist auch nur das eine Mal. Ich glaube, das kommt nie wieder vor, so ein Moment. Mhm. Und das fand ich immer wieder faszinierend, dass ich immer wieder dachte, was will der uns jetzt sagen? So, was soll das an der Stelle? Und irgendwie fand ich das halt immer wieder geil, dass ich so dachte, okay, ich verstehe es nicht, aber irgendwie auch schön, dass ein Film so voll raushaut und einfach so sagt, das ist mir egal, wir machen das jetzt. Ich möchte, dass jeder Shot, vielleicht ist das so ein bisschen die Michael Bay-Schule, ich möchte, dass jeder Shot für sich auffällt oder außergewöhnlich ist. Also das hat er, finde ich, sehr oft, obwohl das ja eigentlich eine sehr klassische, eigentlich ruhige Geschichte ist, also mit dem Fluch und so, das ist ja alles so Richtung Schön und das Biest vielleicht auch. Das ist ja jetzt eigentlich keine Story, die viel Action an sich bietet. Aber dann baut er so Sachen ein, oder manche Sachen werden auch eingebaut und werden aber auch nie aufgelöst. Also wie die Tauben. Was war, warum? Oder die ganze Figur von Reese Witherspoon. Ich finde das so interessant. Ja. Penelope haut ab, lebt dann irgendwo in der Stadt draußen, hängt in so einer Kneipe rum und säuft da. Und dann kommt Reese Witherspoon rein. Die irgendwie, was macht die nochmal beruflich? Ich habe es, glaube ich, nicht mehr ganz auf Schirm. Die ist irgendwie Paketbotin oder bringt Sachen irgendwo hin. Ja, so ein ganz klassischer, normaler Job halt, wie ihn jeder Mensch hat. Und sie macht das alles mit ihrer Vespa. Ja. Und auch sie wieder ist ein ganz spezieller Charakter. Also hier sind auch keine casual Menschen in diesem Film. Also alle sind wirklich sehr, haben wirklich Persönlichkeit, sagen wir mal. Und ich fand das so interessant, dass das nie aufgelöst wird von dem Film. Reese Witherspoon und dieser Barmann. Ja. Da ist ja eindeutig was. Ja. Oder? Das ist ja. Ganz, also der Barmann steht 100% auf sie. Das ist sofort klar. Er stellt ihr ihren Lieblingsdrink hin, schaut sie total verliebt an. Ja. Reese Witherspoon geht null drauf ein. Ja. Ende der Geschichte. Dann später sieht man die aber immer wieder, die beiden Figuren, auch bei der Hochzeit dann. Und da denkst du ja auch so, okay, Hochzeit, jetzt kommt das Thema nochmal auf. Ne? Ja. Vielleicht traut er sich jetzt auch einen Antrag zu machen. Und dann heiraten die einfach spontan, weil Penelope will ja diesen Adelssohn da gar nicht heiraten. Nö, das, also da wird ja auch nichts draus, ne? Das ist einfach, da wird einfach kurz so eine Tension etabliert, die nie aufgelöst wird. Und auch von Reese Witherspoon nie erwidert wird in irgendeiner Art von Kommentar. Das finde ich ja schon ganz, ganz geil irgendwie. Ja, also ich muss sagen, ich finde das irgendwie sympathisch, bin dann jetzt nicht so filmanalytisch drangegangen oder sowas, aber ich finde zum Beispiel, ich finde das irgendwie, das ist so, also, ne, Penelope ist der Hauptcharakter und dann kommen die Leute rein in ihr Leben und dann sieht man so einen kleinen Ausschnitt von denen quasi, was bei denen so abgeht. Und dann, wenn der Film vorbei ist, hört es auch wieder auf mit dem Ausschnitt quasi, dass man, und man weiß auch nicht, ja, okay, weil auf der Party, auf dieser Halloween-Party ist sie ja dann auch da mit einer anderen Biene, weil sie ja auch dieses Bienenkostüm anhat und unterhält sich mit dem. Und das ist irgendwie so, also klar, als Zuschauer weiß man dann nicht, was so abgeht, aber irgendwie ist es so, ja, okay, die hat da ihr Leben und dann ist auch wieder vorbei. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon, also das natürlich schon. Also das würde ja dann wieder für ein relativ realistisches Szenario und Umgang mit diesen Figuren sprechen. Und gleichzeitig unterwandert der Film das ja auch immer wieder und sagt, nee, das ist ja alles total fantastisch und unsere Figuren sind komplett fern jeder normalen Realität. Und ich fand das eigentlich immer wieder witzig, diese Mischung, dass das einfach so sich nicht einordnen lassen möchte, dieser Film. Auch wieder, es fallen dann auch wieder mal wieder so Sätze, die ganz interessant sind. Ich glaube, Penelope sagt irgendwann mal gegen Ende vor der Hochzeit, wenn der Fluch nicht gebrochen wird durch unsere Heirat, bringe ich mich um. Das ist auch so ein Satz, der mal so ganz casual fällt. Und denkst dir so, was zum Teufel redest du da? So, vor allem, weil sie halt vorher völlig cool damit schon scheint. Und auch, also im Gegensatz zu ihrer Mutter ja, eigentlich viel früher schon akzeptiert, dass das halt jetzt ihr Leben ist und dass sie halt jetzt so aussieht und das ist ja nicht so schlimm. Man kommt schon klar damit. Und sie wird ja dann auch von den Menschen wird sie geliebt und alles. Und Also ja, es ist. Aber ist sie das, also sagt sie das am Ende? Ich dachte, das sagt sie auf der Treppe zu James McAvoy, wo sie ihn fragt, so, hey, willst du mich heiraten und so weiter. Ja, ich glaube, da stimmt, da sagt sie das. Genau. Ich habe mir nämlich nur den Satz aufgeschrieben, wusste aber nicht mehr, wann sie das sagt. Ja. Aber stimmt, das war so ein sehr problematischer Satz, der auch diese Beziehung nicht gerade lockerer gemacht hat am Anfang. also mit Suizid zu drohen, wenn das nicht funktioniert, ist nicht so gut. Also, nee. Also Ich finde, da merkt man, das habe ich mir aber auch aufgeschrieben, ich finde, also da den Satz, ich finde, da merkt man halt so diese Beeinflussung oder das Ding von ihrer Mutter auf sie. Mhm. So, das, also. Ja, kann gut sein. Ja. Ja, aber, das ist eine gute Erklärung, dass das vielleicht irgendwo mitschwingt. Ja. Dadurch, dass sie sich halt später so lossagt von der Mutter und so selbstständig ist. Ja. Das war immer das, wo ich nicht, also du hast ja die finale Message auch schon angesprochen. Also die finale Message ist ja eigentlich eine schöne, dass man sagt, hey, akzeptier dich erstmal selber, lieb dich selber und dann wird auch alles gut, dann passt das schon und dann wirst du auch generell glücklicher Mensch. Mhm. Ich glaube, für mich kam es auch sehr plötzlich, muss ich sagen. Mhm. Also weil ich diese Wendung nicht hab kommen sehen. Also ich habe nicht für mich erahnt, dass es jetzt in diese Richtung gehen wird. Ja. Weil für mich Penelope eigentlich den Film über hinweg schon sehr, sehr souverän ist. Und auch, glaube ich, relativ zu Beginn schon mal irgendwie sowas sagt wie, ja, mein Gott, dann ist das so und also ich habe da kein Problem mit oder so. Also, also ich hatte das Gefühl, dass sie sich selber eigentlich schon sehr lange so akzeptiert, aber der Film am Ende eigentlich sagen will, nee, eigentlich hast du das nicht so richtig bis jetzt und jetzt erst ist es soweit und mir fehlt so ein bisschen der entscheidende Auslöser hat mir gefehlt, warum sie jetzt sich also endgültig akzeptiert am Ende und dann wird der Fluch auch sofort aufgehoben und so. Und da habe ich nicht so ganz, vielleicht ist mir auch was entgangen, also korrigiere mich da gern, weil da habe ich habe nicht ganz verstanden, warum das jetzt erst als gelöst gilt. Also, also generell passieren am Ende ja ein Haufen interessante Wendungen, sage ich mal. Ja. Also wir haben dieses, und da ist dieses Penelope akzeptiert sich selber, ist noch das Gängigste, würde ich sagen. Nebenbei erfahren wir auch, dass der Butler der Familie die Hexe war vom Anfang. Ja. Also auch das Wild Twist, so dieser Butler ist eigentlich die Hexe vom Anfang, der den Fluch ausgesprochen hat. Scheinbar hängt er da jetzt irgendwie seit 100 Jahren in dieser Familie rum oder seit 200 und warum auch immer, weiß nicht warum. Wahrscheinlich, um so ein bisschen zu gucken, was da abgeht. Und, und gleichzeitig bekommt aber dann die Mutter spontan einen neuen Fluch verpasst, die kann nicht mehr reden. Ja. Auch einfach so noch in den letzten 15 Minuten wird das noch rausgehauen. Ja. Was ist hier los? So, also es war echt einfach all over the place. Das war schon ziemlich krass. Ja. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall sehr gut verstehen, warum der auf jeden Fall einen Eindruck bei dir hinterlassen hat. Vor allem, wenn du sagst, du hast ihn als Teenagerin erstmal gesehen, ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Denn es ist ein schönes Wish-Fulfillment-Ding auch einfach so. Die Leute sind alle einfach. Also die nicht anständig in diesem Film sind, die kriegen ihre Quittung. Ja. Und die anständigen Leute da, also so ein bisschen so ein Karma-Ding am Ende auch. Und das ist ja einfach generell einfach ein Feel-Good-Ding am Ende vom Tag. Und da gibt es auch für mich einen Haufen Filme, die ich die Richtung mag. Ja. Und deswegen konnte ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Also nicht jetzt überdenken, nur weil ich jetzt die ganze Zeit vier Dinge auch ein bisschen mich zum Lachen bringe. Ach du, alles gut. Ich konnte das auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass man den Film mag und dass man, je nachdem, in welcher Phase man den auch sieht, auf jeden Fall auch so sich da angesprochen fühlt von. Das ist ja auch definitiv ein Film, der, glaube ich, jetzt nicht mich als Zielgruppe hatte. Das ist, glaube ich, schon recht klar. Ja. Wobei er am Ende eine Sache macht, die ich mir auch sofort aufschreiben musste. Ich weiß nicht, ob du das jetzt, also ich habe das, glaube ich, in dem Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt eine Band, die ich ganz gern höre. Chico Rose ist das. Das ist eine isländische Band. Das ist eine sehr weirde Indie-Band, muss man sagen, weil die halt, also erstens mal singen sie auf Isländisch, man versteht also kein Wort. Und ihre ganze Musik ist sehr poppig, aber dann doch auch irgendwie klassisch angehaucht. Also teilweise klingen ihre Songs oft so ein bisschen wie Soundtrack, nur dass sie gar nicht für einen Film gemacht wurden. Und deswegen werden sie aber sehr, sehr gerne in Filmen benutzt oder auch in Trailern werden sie sehr, sehr gerne benutzt, weil sie eben diese perfekte Mischung bieten aus, hey, wir haben hier zwei, drei Lyrics, die musst du aber gar nicht verstehen. Und dann kommt irgendwie ein schöner, epischer Teil in dem Track und der eignet sich gut für einen Trailer-Moment. Oder eben in Penelope für den dramatischen Moment am Ende, wenn sie sich bei diesem Faschings-Karnevalsfest da, keine Ahnung, wieder treffen und sich dann küssen. Und das ist Hopi Paula, heißt der Song von Sigur Rós, der da läuft. Und das ist auch ein Song, der immer wieder so der populärste von ihm, der vor allem auch in der Zeit, glaube ich, relativ aktuell war. Ja. Und immer wieder vorkommt in Trailern etc. pp. Und ja, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil das fand ich eigentlich ganz witzig, weil das war dann wieder genau meine Zielgruppe. Ja. Ach, witzig, wusste ich gar nicht. Ja, fand ich auch sehr interessant, dass das da vorkommt, weil ich es auch vorher nicht wusste. Ja. Aber wie gesagt, kommt öfter vor. Ich habe hier auch mal eine Folge über Vanilla Sky gemacht, was ja auch irgendwo ein Film über Romanze ist. Und da kommt auch ein Song von Sigur Rós gegen Ende vor. Und ja, die werden gerne dafür benutzt, für solche thematischen Ansätze. Ja. Ja, war auch eine gute Szene, muss ich sagen. Also Ja. da hat Tini Maren oder auch jetzt Maren hat sich da angesprochen gefühlt. Generell fand ich das auch ganz witzig. Am Anfang ist ja noch so impliziert, dass er ein Adliger ist. Ja. Und das habe ich ja, ich wusste ja auch bis gegen Ende, das habe ich auch nicht vorhergesehen, dass er das gar nicht ist. Also das war ja auch so ein Twist, der hat einfach funktioniert, weil ja für mich gab es da keinen Ansatz, das zu hinterfragen. Ja. Und deswegen habe ich aber am Anfang die ganze Zeit nicht hinterfragt, wie er sich seine Wohnung leisten kann. Wie es am Ende dann, als es hieß, dass er eigentlich ein armer Schlucker ist, ja, man dachte mir, nee, jetzt macht das aber keinen Sinn mehr, weil er hat, also für London-Verhältnisse hat er eine perverse Wohnung einfach, ja, dieser Typ. Also mit diesen rohen Backsteinwänden, alles super cool und lässig und riesig von den Quadratmeterzahlen her. Aber der hat also ja keine Möbel, der hat ja irgendwie gefühlt nur ein Klavier und drei Tische. Nee, warum Stühle auch? Also ja, eben, genau, das hat irgendwie das auch unterstrichen, so dass er eigentlich reich ist, weil reiche Leute haben ja viel Platz, aber wo gar nichts drinsteht. Ja, das ist so ein Carrie Bradshaw Sex in the City Ding. Sie lebt ja in London und schreibt nur eine Kolumne, kann sich aber ein ja geiles Apartment und krasse Klamotten leisten. Ding. Ja, das ist dieselbe Logik auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Ja. Ach, fand ich großartig. Ja. Nee, aber ich habe selber auch gar nicht so viel zu sagen zu Penelope. Ich weiß nicht, gibt es da Sachen, wo du sagst, das haben wir jetzt nicht genug gewürdigt, wo du sagen würdest, hey, da eingehen? Nee, ich gucke noch mal kurz mein Zettelchen durch, weil ich habe mir natürlich schön Notizen gemacht per Hand. Nee, ich glaube. Ah ja, noch eine Sache möchte ich zu Peter Dinklage Charakter sagen. Mhm. Ich mochte, dass der moralisch war, aber ich mochte, dass der ein Gewissen hatte und dass der irgendwie auch sein Story-Arc war ja die ganze Zeit so, er möchte wissen, was mit Penelope ist und jagt die Mutter und die Familie und Penelope und so weiter und so, und dann sieht sie er sieht sie auf dem Bild und denkt sich so, was, dafür jetzt der ganze Aufwand? Und dann auch, als die Endszene ist, ist er ja da trotzdem noch irgendwie unterwegs und dann will er ja ein Foto von ihr machen und lässt dann so davon ab und zwischendurch ist es ja auch so, ja komm, als es dann da um diesen adligen Sohn ging, den sie dann zwischendurch heiraten sollte. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Ja, vor allem wäre es auch, also ich hatte am Anfang ganz kurz, ganz, ganz große Angst, dass dieser Film, weil er so ein Märchen ist, dass Peter Dinklage, weil er eben ein kleinwüchsiger Mensch ist, dass das in irgendeiner Form problematisch jetzt in dieser Story vorkommt. Ja. So von wegen, hey, das ist ein Märchen und keine Ahnung, wenn man dann an irgendwelche Märchen denkt, was weiß ich, also Rumpelstilzchen ja, oder irgendwie ja sowas, oh, weißt no du? Und dann dachte ich mir ganz kurz, oh shit, shit, shit, shit, ey, das ist jetzt aber ein Minenfeld, was die da potenziell aufmachen, wenn sie es denn aufmachen. Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also es wird nie thematisiert und warum sollte es auch? Ist ja auch völlig egal. Ja. Aber das fand ich, muss ich dem Film sehr zugute halten, mhm, dass eben Peter Dinklage Figur auch noch die dreidimensionalste ist. Also wo ja eigentlich der Film sogar seine Message unterstreicht und sagt, Äußeres ist ja wirklich zweitrangig, weil eben der gut aussehende, adlige Typ ist auf jeden Fall der Arsch und der erstmal ein bisschen auch shady wirkt, also erstmal kommt er als Reporter ja nicht so gut weg, wenn man erst denkt, ja, so ein respektiert Privatsphäre nicht und so, das ist ja auch am Anfang so, also wenn man da durch irgendwelche Kamine von Leuten steigt, ist das ja schon ein bisschen schwierig, aber das ja eben, er darf sich wandeln, er darf dreidimensional sein bis zum Ende hin, und ja, der ist ja auch ein guter Schauspieler. Also das funktioniert auch einfach ganz gut mit ihm. Ja, Also das hat auf jeden Fall viel ausgemacht, dass man da ein bisschen Fingerspitzengefühl bewiesen hat bei manchen Figuren. Bei manchen nicht so. Manche sind einfach, also die Mutter von ihr verstehe ich nach wie vor nicht so richtig. Ja. Aber die darf halt einfach problematisch sein. Ja. Ist ja eigentlich auch ganz, ganz gesund, dass da nicht jeder in Muster passt. Ja. Ja. Ja gut, also von meiner Seite ist es das zu Penelope. Ja. Von deiner auch? Ja, meiner auch. Also, ja, guter Film. Ja. Aber das könnte ich jetzt zu allen sagen, die ich mitbringe heute. Ja, und das ist der einzige, wo James McAvoy dabei ist, obwohl er meint, das wäre dein großer Filmcrush. Also ja, das stimmt. Ach. Bin mal gespannt, ob sich trotzdem, also das war für mich interessant natürlich zu sehen, weil das war auch der, nee, ich habe den als zweites geguckt. Ich habe zuerst jetzt Codename Uncle geguckt und dann den. Ja. Und natürlich habe ich schon, muss ich sagen, als Hobbypsychologe mir überlegt, wo gibt es jetzt Gemeinsamkeiten? Wo in diesen drei Filmen entdecke ich vielleicht Themen oder Stilmittel, die sich ergänzen? Und Codename Uncle war in gewisser Weise, hatte ich das Gefühl, hier sind zumindest ein paar Versatzstücke, die mir bekannt vorkommen. Oder wo ich mir dachte, okay, das könnte also vielleicht generell auf deinen Geschmack ein bisschen hinweisen. Oh, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Also ja, Code im Uncle oder The Man from Uncle, im Original, glaube ich, heißt er einfach so, ist ein Film von 2015, also nicht so alt, ist von Guy Ritchie, ein Regisseur, der hier nicht viel besprochen wird von meiner Seite. ich glaube, ich erwähne ihn manchmal, aber ja eben, also haben wir ja vorher auch gesprochen, Guy Ritchie ist jetzt nicht so einer meiner Favorites. Das Ganze ist eben ein Film, der basiert auf einer Serie, die gab es Mitte der 60er, habe ich auch nie gesehen, du vielleicht auch nicht, nehme ich mal an. Also ist einfach sowas, war so ein amerikanisches Ding. Ich glaube, ich war hier auch nie so groß. Und man hat mal irgendwie gesagt, hey, komm, jede IP wird nochmal aufgefrischt, lass doch auch das da nochmal machen. und wenn es die Leute eh nicht kennen, ist es ja auch, fühlt sich ja auch recht frisch an für die Leute, wenn sie gar keinen Bezug mehr haben zu dem Alten. Ja. Und genau, das Ganze spielt halt auch in den 60ern, so Kalter Krieg und alles spielt eine Rolle. Und primär geht es um zwei Agenten, einen amerikanischen Agenten und einen russischen, die beide, ja, aufeinandertreffen innerhalb ihres Jobs, weil sie halt beide die Besten in ihrem Bereich sind und sich dann gegenseitig immer bekriegen und versuchen auszustechen. Und gespielt werden die zum einen amerikanische Seite Henry Cavill, bekannt den meisten wahrscheinlich als Superman oder auch The Witcher. Der spielt hier die amerikanische Seite. Ich muss sagen, ich habe die Rollennamen nicht mehr im Kopf, wie er da heißt. Napoleon und, warte, Ilja. Ich das vergessen eigentlich. Ja, hallo. Napoleon als Character Name. genau, und auf der anderen Seite haben wir den heute sehr schön problematischen Armie Hammer, der auch abseits von seinem, ich hab Bock, meine Freundin zu essen heute, allegedly, Armie Hammer steht auch immer, habe ich immer wieder das Argument gehört in den letzten Jahren vor allem, dass er auch so ein bisschen für das, als Paradebeispiel steht, für weiße Leute kriegen mehr Chancen in Hollywood. Nicht wegen dem Film jetzt, sondern weil Armie Hammer eigentlich konsequent in Filmen war, die nicht so super erfolgreich waren. Also er hatte einen wirklichen Hit im Sinne von, nicht kommerziell, aber Call Me By Your Name ist, glaube ich, das große Ding, wo er halt mitgespielt hat, was universell gefeiert wird. Und ansonsten war er teilweise in sehr großen Flops oder auch mindestens in Sachen, die, wo kein Haar nach gekräht hat unbedingt. Aber der hat immer wieder noch einen Anlauf bekommen und immer noch mal eine Hauptrolle, noch mal eine Hauptrolle. Ich erinnere mich noch an The Lone Ranger, wo er den titelgebenden Lone Ranger gespielt hat mit Johnny Depp dann auch. Und der ist komplett gefloppt, also ein riesen Fiasko war das. Das war alles vorher. Und er ist aber trotzdem immer wieder in Hauptrollen zu sehen. Und er spielt hier eben den russischen Agenten. Wie hast du gerade gesagt, wie er heißt in der Rolle? Ilja. Ilja, okay. Genau, die beiden haben eigentlich miteinander zu tun. Die kriegen sich halt immer wieder so ein bisschen. Und dann müssen sie aber, klassisch wie man das so kennt, müssen sie plötzlich bei einem Auftrag zusammenarbeiten. Also die russischen Truppen und der Geheimdienste und amerikanischen verbünden sich für einen gemeinsamen Auftrag. Es geht um Nazis oder so, die Abkömmlinge davon. Und die muss man, da muss man ja dann doch, da müssen die Alliierten dann auch mal wieder zusammenstehen und müssen da irgendwelche, die neuen Nazis mal wieder so ein bisschen einschränken. Ja. Das so ganz grob jetzt mal beschrieben. Und was ich am Anfang direkt interessant fand, weil das Ganze spielt am Anfang in Berlin, nahe der Mauer, beziehungsweise es wechselt auch ein bisschen zwischen DDR und BRD. Und was ich gleich am Anfang interessant fand, war, hey, okay, hier sind einige deutsche Darsteller auch mit drin. Und die Leute, und es wird auch entgegen normalerweise von Hollywood-Filmen, wird auch Deutsch gesprochen. Ja. Also das ist ja eigentlich was man gerne vermeidet. So, ja, dann reden die einfach alle Englisch und wir sagen einfach, dass der halt auch Deutsch kann. Ja. Oder es wird einfach nicht thematisiert, dass alle Deutschen perfektes Englisch können, wenn der englischsprachige Darsteller auftaucht. Hier ist das nicht so. Hier müssen Henry Cavill, muss Armie Hammer, die müssen hier Deutsch sprechen. Und ich liebe das natürlich, das ist auch gar keine Kritik an dem Film, weil das eigentlich sehr, sehr oft so ist. Man hat wahrscheinlich nicht so viel Zeit darauf investiert, dass die jetzt perfekt diese Aussprache lernen. Ja. Und wenn du als Native Speaker, als Deutscher natürlich das im Original guckst, ist es natürlich schon ganz witzig, weil ich wirklich immer manchmal gar nicht verstehe, was die sagen, obwohl die gerade Deutsch sprechen, weil die halt die Betonung halt all over the place ist. Ja. Und das fand ich eigentlich gleich am Anfang ganz witzig, so dass Henry Cavills Deutsch, ja, war manchmal schwierig. Nicht alles, also manche sind halt auch verstanden, aber manche waren so, wie bitte nochmal? Aber auch bei der Gabi, also bei der Alicia. Vikander. Das finde ich sogar noch schlimmer bei ihr, ja. Ja, da, wo sie dann später mit ihrem Vater redet. Also ihr Charakter ist Deutsche. Sie ist Deutsche, oder? In der Story, oder? Ja, in der Story ist sie Deutsche, genau. Ja, also irgendwie, ja, auch arbeitet sie für die Briten oder so, aber trotzdem, glaube ich, ist sie, ja. Genau, sie wird dann später von den Briten, von Hugh Grant quasi angeworben oder schon vor dem Film quasi würde sie. Vielleicht ist sie es vorher schon, aber sie soll auf jeden Fall so gut Deutsch können, dass sie als echte Deutsche durchgeht. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und das, da hättest du vielleicht einfach jemand anderen casten müssen. Also, oder dir ist das halt egal, weil du sagst, die Leute verstehen es eh nicht und deswegen merken die nicht, ob das gutes Deutsch ist oder schlechtes Deutsch. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr witzig, dass das immer mal wieder vorkommt in solchen Produktionen. Das ist ja mit jeder anderen Sprache auch so, das können wir ja dann nicht beurteilen. Wahrscheinlich reden die Leute auch fürchterliches Französisch oder Spanisch. Ja, Russisch ist auch so ein Ding. Das glaube ich sofort. Ja, ich habe mal mit einem Freund, einen Film einfach geguckt und dann wurde da Russisch halt gesprochen und Englisch untertitelt. Mhm. Und der meinte so, nee. Aber also die Grundstory eben, Kalter Krieg, 60er, Nazis tauchen wieder auf. Wollen einen atomaren Sprengkopf, glaube ich, mobilisieren. Mhm. Und amerikanischer und russischer Geheimdienst wollen das verhindern, in Vertretung eben Henry Cavill und Armie Hammer. Genau. Und ist das eigentlich so ein klassischer kleiner Agentenplot? Mhm. Die müssen Jetsetten durch die Welt und müssen verschiedene Leute akquirieren und Dinge machen. Und alles natürlich in diesem sehr schicken Stil. Es ist halt alles 60er, alle Leute sind halt sehr, sehr schick angezogen, wie ich auch finde. Und das ist eigentlich so die Grundprämisse, das Ganze ist eher so ein bisschen tongue-in-cheek, es ist ein bisschen witzig, also es nimmt sich nicht so ernst. Also es hat so leichte James-Bond-Anleihen dafür, dadurch, aber halt nicht die modernen James-Bonds, sondern eher so ein bisschen die klassischeren. Ja, ich musste auch so ein bisschen an Mission Impossible denken, weil die ja auch quasi irgendwie von fancy Stadt zu fancy Stadt jagen und irgendeinem MacGuffin hinterherlaufen. Genau. Und auch oft so, was Guy Ritchie sehr gerne auch macht, ist so ein bisschen dass wir manchmal Szenen nochmal aus einem anderen Blickwinkel nochmal sehen. Mhm. Also das macht er hier sehr expressiv, weil Henry Cavill ist nicht so ganz freiwillig Agent, er war eigentlich ein sehr guter Dieb und wurde dann doch irgendwann mal erwischt und dann wurde er halt so gezwungen, hey, du kommst aus dem Gefängnis frei, wenn du jetzt erstmal ein paar Jahre für uns als Agent arbeitest. Ja. Und deswegen klaut er aber immer wieder in dem Film auch zwischendurch Sachen und macht das immer scheinbar offensichtlich vor unseren Augen und dann kriegen wir die Szene nochmal zu sehen und kriegen das nochmal gezeigt, was er da gerade gemacht hat und wie er Leute beklaut. Und dementsprechend ist das auch alles ein bisschen überhöhte Realität, weil er manchmal halt Sachen macht, wo ich mir denke, ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist in dem Moment. Also das ist natürlich schon Flex. Du kannst schon der Neo-Nazi-Braut Elizabeth Debicki spielt sie, was ich super finde. Elizabeth Debicki zuletzt in Tenet gesehen. Super Schauspielerin. Ist jetzt auch in The Crown, glaube ich, als Diana. Stimmt. Und sie spielt hier die Neo-Nazi-Braut. Ich finde sie eine super Schauspielerin, die auch ich finde, sie ist die Beste im Film, weil sie halt wirklich diese Kälte super mitbringt. Also so. Ja. Und die ist auch riesengroß, diese Frau. Ich glaube, die ist größer als alle Männer in diesem Film gefühlt. Und das macht einfach was. Das ist schön, wenn man mal so gegen dieses traditionelle Casting geht. Ja. Und sie alle überhöhen darf. Man muss auch sagen, also wenn man Neonazi-Braut hört, also es ist auch nicht so mit irgendwie, sie hat sich eine Glatze rasiert oder einen Springerstiefel. Also es spielt sehr viel in Italien und sie ist sehr fesch und fashionable und sehr groß, wie du auch sagst, und sehr schick und genau. Ja. Nee, genau, und er beklaut sie dann bei so einem Pferderennen oder ist das ein Autorennen? Autorennen, genau. Beklaut er sie halt mehrmals, also er entledigt ihren gesamten Schmuck, den sie bei sich trägt, nur um ihn ihr dann wiederzugeben, um zu sagen, hey, also ich bin echt ein guter Dieb, ich könnte für dich ein Gemälde klauen. Ja. Ist kein schlechtes Argument, wenn du deine Skills erstmal vorführst, ja. Aber könnte ja auch sehr schnell nach hinten losgehen. So. Ja. Also wie gesagt, der Film spielt da immer sehr mit dem Ernst der Lage und das ist immer alles nicht so dramatisch. Ja. Und ich glaube, das, was mir halt am stärksten in dem Film aufgefallen ist, ist, dass halt alle Figuren sind immer extrem cool. Ja. Also keiner vergießt da auch nur einen Tropfen Schweiß in irgendeiner Szene. Die sind immer völlig lässig. Ja. Also auch Alicia Vikander. Ja. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Also wie gesagt, Spoiler auch für den Film. Hinterher kriegen wir heraus, dass sie auch eine Agentin ist. Mhm. Ich habe am Anfang mir aufgeschrieben, ich finde sie sehr unlogisch als Figur. Am Anfang dachte ich mir so, warum ist sie die ganze Zeit so locker? Die ist irgendeine Mechanikerin in der deutschen Autowerkstatt. Er kommt da reingelaufen als Agent und eröffnet ihr, dass das jetzt alles den Bach runtergeht. Und sie ist immer so, komm, let's go, kein Stress, ich fahre unser Fluchtauto, kriegen wir schon hin. Mhm. Und ich dachte mir so, was soll das? Das ist irgendwie so ein bisschen, macht das für mich keinen Sinn, dass sie da so locker ist. Also auch wenn sie sich der Herausforderung stellt, möchte ich da doch ein bisschen mehr Emotionen oder Anpassungsschwierigkeiten sehen für einen normalen Menschen. Ja. Der Film rechtfertigt das natürlich hinterher und sagt, sie ist halt in the game, das heißt, das passt für die alles. Aber irgendwie, dass der ganze Film da eigentlich nie drauf eingeht, auch Henry Cavill sich darüber nie wundert, dass sie eigentlich von Anfang an sehr, sehr locker und sehr, sehr cool mit allem umgeht. Ja. So er und der andere, klar, sind Agenten, da kann man irgendwie sagen, gut, das ist halt täglich Brot, ne? Das schockt die nicht mehr. Die sind da einfach lässig bei allem, auch wenn sie dem Tod ins Auge blicken immer wieder. Aber bei ihr fand ich das total strange, die erste Hälfte des Films. Ja, da habe ich auch tatsächlich einen Kritikpunkt an dem Film. Also ich finde, Henry Cavills Charakter und Armie Hammers haben einen gewissen Charakterentwicklung so. Mhm. Das finde ich, kann man schon sagen. Aber Frauen sind da jetzt nicht so krass dabei. Also es gibt zwei Frauencharaktere, würde ich jetzt behaupten. Einmal die Neonazi-Braut und dann Alicia Vikander. Und ja, also ich finde, Gabi, so heißt sie, hat halt nicht so eine Charakterentwicklung. Also ich finde, sie ist eigentlich so der gleiche Charakter wie am Anfang. Und ja, die andere ist halt böse und cool. Das ist mir nochmal aufgefallen, als ich den geguckt habe. Aber es sind ja zumindest recht souveräne Frauen, muss man sagen. Das ist ja eigentlich immerhin etwas, gerade wenn wir von James Bond Klischee sprechen, da sind Frauen ja immer Opferfiguren oder sie sind eben die Bösen und müssen dann auch sterben und so. Mhm. Aber wenn sie das nicht sind, die Bösen, dann sind sie eigentlich immer unterlegen und eben naiv und so. Und das sind ja hier die beiden zumindest nicht. Die Böse muss trotzdem sterben, klar, das hilft nicht. Das auch in spektakulärer Art und Weise. Also das ist schon richtig kaltblütig. Aber hatte was, fand ich schon ganz witzig. So, okay. Aber ja, also der Film, was ich sehr, sehr schön fand, muss ich sagen, war die Musik teilweise, ist mir sehr aufgefallen. Die Musik ist sehr, erinnert mich fast ein bisschen an Morricone, also einen legendären Komponisten, von der Art, wie es klingt. Also es darf auch wirklich diesen 60er-Jahre, dieses Dramatische auch haben in manchen Tönen. Also das finde ich sehr schön, dass man da, weil das hätte für mich sich sehr gebissen, wenn man da jetzt so einen modernen Kompositionsansatz gewählt hätte und das einfach so moderne Action-Sounds à la Inception gewesen wären. Ja. Das hätte einfach nicht schön in diesen Film gepasst, für mich zumindest, meinem Eindruck nach. Und das ist auch generell was ich bei Guy Ritchie oft bemängel, dass er nicht immer, also dass er seinen Stil einer Sache aufdrückt oder einer Epoche, einer Geschichte, einer Ära, auch wenn sein Stil da nicht hinpasst. Und das hat er hier Gott sei Dank nicht so stark gemacht, also vor allem nicht in der Musik, dass er das da eigentlich alles relativ, dass er sich dem anpasst, was er da eigentlich gerade umsetzt und wie sich das anfühlen soll. Ja. Hat er da eigentlich hier und da ganz gut gemacht, vor allem die Musik, die da gemacht wurde für. Ja, die Musik fand ich auch echt toll, also die habe ich mir auch extra nochmal als Punkt aufgeschrieben. Ja. Zum Beispiel die Szene, wo Henry Cavill und Armie Hammer da irgendwo einbrechen bei den Bösen und dann abhauen. Und dann sitzt Henry Cavill da in diesem Auto und ist dann waren auf einem Boot unterwegs und er ist runtergesprungen und sitzt dann in so einem Auto und macht dann Musik an. Und das fand ich auch so einfach so eine charming Szene, weshalb ich den Film auch unter anderem halt mag. Ist dieses, also ja, der Film ist einfach super cool, so alle sind super cool und lässig und so. Aber dann sitzt er da halt in diesem Auto, macht die Musik an und dann kommt der Soundtrack und er ist da so eine Stulle von dem armen Mitarbeiter, dem er das Auto geklaut hat und findet noch ein bisschen Wein. Und im Hintergrund sieht man halt Armie Hammer auf dem Boot rumfahren und versucht da irgendwie zu flüchten und sonst was. Und das fand ich einfach, das ist so eine Szene, da muss ich immer wieder so auflachen, weil ich es einfach so witzig finde. Und die Musik, mag ich sehr. Ja, was mir aufgefallen ist, weil ich ja so ein bisschen überlegt habe, gibt es Parallelen zwischen den Filmen, die du gewählt hast? Ja. Auch hier fiel mir auf, dass der Schnitt halt wieder ein sehr offensiver ist. Mhm. Also es gibt ja auch so den Ansatz des versteckten Schnitts, also dass der Zuschauer gar nicht merken soll, dass geschnitten wird. Und was der und was auch Penelope hatte, war halt, nee, gar nicht, sondern hier, der Cutter darf wirklich, ist einer der Darsteller im Grunde, der darf hier sehr klar auch seine Momente haben. Ja. Und das ist hier natürlich sehr krass durch die Splitscreens. Also es wird viele Montagen, wo irgendwie 7 Bilder ineinander geschnitten werden. Und das war mir manchmal ein Tick zu viel, weil manchmal hatte ich so, okay, sieht natürlich schick aus, nett gemacht, aber manchmal hatte ich das Gefühl, das hat auch gar keinen, also es hat jetzt gar nichts gebracht, so, das hat jetzt auch nicht irgendwie die Dinge beschleunigt oder so, sondern es sah halt einfach cool aus. Ja. Und ich glaube, das war das, was mich manchmal ein bisschen rausgebracht hat, dass der Film manchmal mehr Fokus auf das Coolness-Ding hatte, mhm. als dass jetzt wirklich die Figuren oder die Geschichte weitergetrieben wird. Also ja. An so ein paar so Stellen gab es für mich, wo ich dann so dachte, ja, wofür ist das jetzt eigentlich da? Also, aber sieht halt nett aus, ne? Ja. Das aber, wie gesagt, das ist aber einfach generell was, wo ich, glaube ich, ich persönlich mit Guy Ritchie nicht so warm werde an mancher Stelle. Ja. Weil er das immer mal wieder hat, dass er halt sich für den coolstmöglichen Weg entscheidet oder mhm. den stylischsten, aber das halt dann keinen weiteren Service hat für die Story oder für die Figuren oder was auch immer. Und das ist das, da war ich manchmal ein bisschen raus. Aber es fiel mir einfach nur auf, dass Penelope auch einen sehr lebendigen Schnitt hatte und dieser Film hier auch. Hm. Und da dachte ich mir, gut, ich weiß ja schon, was der dritte Film ist. Da dachte ich mir so, da wird das nicht so sein. Aber ja, fand ich auf jeden Fall interessant, da irgendwie zu überlegen, ob es da irgendwelche Muster gibt. Ja, was hat Maren an Filmen? Das ist ja, finde ich, schon interessant, darüber nachzudenken. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nicht so der krasse Actionfilm-Fan. Ich finde die meisten, vor allen Dingen so in den letzten Jahren, finde ich die meisten Actionfilme sehr platt und dumm, wenn ich das so sagen darf. Keine Ahnung, hier Fast and Furious Teile. Aber was ich irgendwie an Actionfilmen mag, zum Beispiel jetzt auch irgendwie Mission Impossible oder sonst was, die so ein bisschen Humor und Charme haben. Und ich finde, hier ist Humor also nicht doll auf die Fresse so, aber so, es gibt immer mal wieder so Szenen, wo es einfach witzig ist. So zum Beispiel die Szene, wo Henry Cavill von Armie Hammer da aus diesem Folter-Szene rausgeholt wurde danach. Und dann schneiden sie ja den Folterer auf den Stuhl und gehen dann kurz raus, um zu besprechen, ja, was machen wir denn jetzt mit dem? Ja, foltern wir ihn? Ja, würde ich eigentlich schon gerne machen. Aber der hat da auch gute Informationen, die er unseren Leuten geben kann. Und währenddessen, es gab halt vorher immer wieder so Probleme mit irgendeinem Schalter, so ein technisches Problem. Und dann fängt im Hintergrund an, dieses Ding halt zu brennen an und dieses technische Problem ist halt irgendwie dann komplett durch und dann fängt auch dieser Folterer oder der Nazi-Dude halt an zu brennen und zu sterben. Also, ist jetzt ein bisschen makaber, aber das ist so. Ja, er foltert ja vorher auch, also man will schon ganz klar machen, dass das jetzt nicht schlimm ist, dass der drauf geht. Genau, aber ich finde es so, es ist so. Ach, das, sowas mag ich. Ich kann das nicht gut beschreiben, was das für ein Humor ist, aber es ist so, das kriegt mich immer wieder. So irgendwie, ja. Und dann gucken sie halt hin und riechen den Rauch oder sehen das Feuer und denken sich so, ah ja, okay, Problem hat sich gelöst. Naja, ein bekannter deutscher Schauspieler auch in der Szene, Silvester Groth, spielt diesen Nazi-Folterer da. Finde ich immer ganz interessant, wenn man dann, gerade weil das ja ein Film ist, der mit deutschen Ansätzen daherkommt, finde ich immer ganz interessant, wenn man dann sich überlegt, welcher deutsche Schauspieler hat es dann da hingeschafft oder wurde für die Rolle genommen. Ja. Und da haben sie sich nicht den schlechtesten ausgesucht. Nee. Genau, also ich glaube, was du beschreibst, ist ein Stück weit das, wo ich einfach anders bin. Also ich mag das schon auch. Also bei mir dürfen Figuren auch mal cool sein und dürfen auch, das darf auch makaber sein oder ein bisschen die Stimmung auch mal ein bisschen auflockern. Mhm. Ich glaube, mir war hier Henry Cavill speziell vor allem, war mir zu cool. Im Sinne von, also er war für mich halt nicht mehr nahbar irgendwann. Also irgendwann war dann dieser Punkt erreicht, wo halt wirklich alles egal ist und der Typ einfach immer noch lässig ist. Mhm. Und eigentlich, also da hat sogar Armie Hammers Figur, der ja eigentlich schon so ein bisschen der ähnliche Stereotyp sein soll, nur von russischer Seite, der hat zumindest diese Momente, wo er irgendwie übervorteilt wird. So, keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel da den Bösen gesteht, hey, übrigens, ich will eigentlich meinen Vater sehen und ich habe hier irgendwie arbeite hier mit den Agenten zusammen und dann ist er ja gerade im Garten und muss dann spontan flüchten. Also er hat zumindest mal irgendwie einen Moment, mit dem er nicht rechnet oder er darf zumindest darauf auf so reagieren. Und Henry Cavill hat das halt, finde ich, gar nicht. Außer ich tue ihm da jetzt Unrecht und habe das einfach nicht so wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, dass das halt, also nichts bringt ihn aus der Fassung, also wirklich gar nichts. Und ich weiß nicht, es gibt sicher vielleicht, also vielleicht, wenn das eine Nebenfigur wäre, würde das für mich besser funktionieren, dass es einfach so den coolen Typen gibt. Ja. Also, keine Ahnung, ich denke da jetzt an bestimmte Tarantino-Figuren, die eigentlich immer lässig bleiben, egal wie schlimm alles jetzt gerade um sie herum ist, die bleiben immer cool. Und es geht nicht darum, dass er nicht die Situation meistert, das darf er ja gerne. Aber ich hätte, glaube ich, bei Henry Cavill mir ein bisschen mehr Acting dann doch gewünscht. Also er ist dann für mich persönlich dann doch ein bisschen zu lässig die ganze Zeit. Ja. Und ja, das hat mich manchmal ein bisschen, also mit ihm konnte ich mich halt dann gar nicht identifizieren, das ist jetzt eh zu viel gesagt, aber ich habe halt auch nicht einen Moment daran gedacht, es könnte schief gehen. Und für mich ist das halt schön bei Actionfilmen, wenn sie gut sind. So bei Mission Impossible ist auch immer klar, dass Tom Cruise das hinkriegt. Das steht nie zur Debatte, dass der das nicht schafft. Aber sie kriegen es dann doch hin, ihn in eine Situation zu kriegen, die dann doch so kritisch aussieht, dass ich zumindest mir überlege, naja, wie macht er das jetzt? Also, dass er es macht, ist mir schon klar. Irgendwie wird es schon klappen. Aber wie kriegt das hin? Und da darf er dann auch schwitzen bei und da darf er auch, also gerade weil Henry Cavill ja in Mission Impossible auch schon mitgespielt hat. Mhm. Und gerade auch das, wenn die beiden dann kämpfen in Mission Impossible und so, da denkst du dir zumindest, ja, okay, das ist jetzt zumindest relativ ebenbürtig und ja, irgendwie, glaube ich, brauche ich schon so ein bisschen diese angedrohte Möglichkeit des Scheiterns des Helden, auch wenn das niemals realistisch passieren wird. Ja. Aber ja, einfach weil das den menschlicher macht. Einfach wenn der halt irgendwie da mal außer Puste sein darf oder sich wundern darf und so. Und ich, Henry Cavill wundert auch nichts in dem Film, habe ich mal den Eindruck. Er ist immer so, ja klar, los, ja. Weiter geht's. Ganz normal alles. Er rennt da wie so ein Block durch diesen Film durch, also wirklich so wie durch die Wände auch. Was ja auch zu ihm passt, einfach von der Physik her. Aber ja, deswegen, ja, vielleicht bin ich auch einfach, also ich bin ja ein bisschen geschädigt, ich weiß nicht, wie weit du den Podcast in den letzten Jahren verfolgt hast, aber Henry Cavill, ich habe ja eine kritische Beziehung zu ihm durch seinen Superman-Run. Ja, das verstehe ich. Also ich bin jetzt auch nicht so der krasse Henry Cavill-Fan. Also ich finde, also, ne, aber ich verstehe, was du meinst. Ich muss auch sagen, dass ich Armie Hammers Charakter auch sympathischer oder besser finde, wenn man das so jetzt so sagen kann. Also weil der, wie du auch sagst, der ist halt eigentlich auch eher so ein großer Holzklotz, der irgendwie ist. Der macht auch sehr viel zwischendurch. Ja. Aber was ich dann wieder so witzig finde, ist, dass der sich irgendwie mit Mode auskennt und dann sind die ja da in diesem Shop, in diesem Kleiderladen und kleiden dann ja Gabi ein und so dann so, ja, nee, das zieht sie nicht an und so. Und das fand ich dann ganz süß wieder. Das ist so ein bisschen... Ja, und der hat ja auch Fehler. Also die sind natürlich, sind die simpel, so von wegen, hat ein hitziges Temperament und so, aber immerhin hat er das. Also das ist immerhin so ein Hauch von, das ist ein Mensch hinter diesem Job. Ja. Und total. Bei Henry Cavill ist das für mich halt nicht so. Das ist halt, der existiert nur als diese Killermaschine. Und das ist genau das, warum ich, glaube ich, auch die alten James Bond-Filme nie so reizvoll fand, weil er halt immer cool ist und in jeder Situation die Oberhand hat. Und deswegen die neueren Bond-Filme auch für viele ja, glaube ich, dann die sind, die besser funktionieren, weil Bond Fehler machen darf und weil er hier und da auch mal irgendwie Scheiße baut und sowas. Und das passiert halt Henry Cavill in dem Film gefühlt nicht. Ja, ich habe mir bei ihm auch aufgeschrieben, charmant, elegant, Arschloch. Ja, aber eben, insofern ist das vielleicht auch Absicht. Vielleicht ist er ja wirklich ganz klassisch an diese Bond-Filme angelegt, an diese 70er, weil da ist das auch so, die gehen mit allem außer sich selbst rücksichtslos um und alles ist ihnen egal. Und das ist ja bei ihm auch bis zum Ende eigentlich nicht so richtig weg. Also er ist ja nicht so, dass ihm das jetzt am Ende, ihm jetzt alle anderen super wichtig wären. Klar, er rettet da auch den anderen mal aus dieser Situation mit dem Boot und so. Da holt er ihn dann schon zurück ins Leben. Ja, aber die auch Uhr. Nicht. Er gibt ihm auch die Uhr zurück. Er hat dann die Uhr von Armie Hammers Vater. Aber ja, also der ist jetzt nicht so. Was aber in der Situation auch ein Druckmittel ist, um klarzumachen, hey, bring mich nicht um, ne? Ich bin ja eigentlich ganz in Ordnung. Ach, hast du das als Druckmittel gesehen? Das heißt Druckmittel, aber schon so als, also es ist ein starkes Argument zu sagen, hey, mach jetzt mal keinen Scheiß. Ja, weil ich habe das tatsächlich eher so gesehen, dass es halt eine gewisse Weiterentwicklung von ihm gab und dass er das halt aus Nettigkeit gemacht hat oder aus Respekt vor Armie Hammers Charakter und dann so ein bisschen halt so, ja, guck mal, ich weiß, dass dir das wichtig ist und deswegen habe ich dir die Uhr von dem Vater mitgebracht. Ja, kann man sicher auch, also ich glaube, dadurch, dass er am Ende halt wieder, als sie auf dem Balkon stehen, auch wieder so, ja, bin jetzt endlich durch mit der Nummer, hier habe keinen Bock mehr. Und dann ist ja eigentlich krasses Sequel-Bait. Also da wollen die eigentlich noch 5 Filme machen. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der Film war. Ich glaube, er ist jetzt nicht hart gefloppt oder so, aber war wohl auch nicht so erfolgreich, dass man. Nicht erfolgreich genug, nee. Das ist bei Guy Ritchie immer ganz witzig, weil der das jetzt schon mehrmals gemacht hat, dass der immer Filme so enden lässt, dass er ganz klar davon ausgeht, ja, lass mal hier auf jeden Fall am Ende so ein offenes Ende oder einen kleinen Teaser auf einen neuen Teil. Das hat er hier gemacht, das hat er auch in Rock'n'Roller gemacht, da ist wirklich so richtig After-Credit-Scene-mäßig, will er da Avengers-mäßig implizieren, Rock'n'Roller will return oder sowas steht dann da. Ja, ist halt nie passiert. Aber Guy Ritchie ist da immer sehr, sehr confident. Der ist immer so, nö, das ist geil und das wird schon klappen, da kommen noch mehr Sachen raus. Was ja auch wichtig ist, dass er an seinen eigenen Film glaubt und so. Ja. Aber fand ich immer ganz, ganz witzig, dass das am Ende so sehr eindeutig eigentlich jetzt. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen dann die noch 5 Teile. Ja. Ich meine, es ist 2015. Also vielleicht kommt ja noch was. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt da in 20 Jahren, wie, keine Ahnung, zu jetzt, also es ist ein ganz anderer Sprung, aber Zoe 101 hat jetzt auch, kriegt jetzt auch nochmal ein Revival, falls sich da noch einer dran erinnert. Vielleicht etabliert sich nochmal eine Nostalgie für Codename Uncle, die 2015er Version. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich dann nicht mit Armie Hammer. Und vielleicht ist er in 20 Jahren rehabilitiert. Ja. Bei Hollywood ist ja alles möglich, wie man mitbekommen hat. Also gerade weiße Männer sind da haben da ja schon ein paar Versuche mehr. Ja, definitiv. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn der dann doch wieder salonfähig wird. Ja. Ja. Aber ja, also das von meiner Seite zu Codename Uncle. Ich weiß nicht, ob haben wir dem Film irgendwo noch nicht Gerechtigkeit getan? Ich möchte noch kurz über die Ästhetik reden. Mhm. Also wir haben es ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, aber also man muss auch sagen, warum mich der Film auch bekommen hat, war so dieses, das spielt ja größtenteils in Italien und in Rom. Mhm. Und ich liebe Italien und ich will auch dieses Jahr tatsächlich selber nach Rom und da Urlaub machen. Und ich finde, das ist so schön alles und auch die Klamotten und die Inneneinrichtungen finde ich so aus den 60er Jahren, mag ich persönlich auch sehr gern. Ich fand das einfach immer auch sehr schön, einfach den Film. Mhm. Und das wollte ich noch sagen. Dann liegt dir auf jeden Fall an dieser Stelle sehr der talentierte Mr. Ripley ins Herz. Schau dir diesen Film an, weil es sind teilweise dieselben Drehorte natürlich. Ich glaube, diese Treppe, an der sie auch sind. Ja, die ist ja. Und das spielt sehr, sehr viel auch dort. Oder ein großer Teil. Und Italien, also es hat, also wenn du den Flavor dieses Landes magst und wieder in dem Film umgesetzt hast, also dann guck dir der talentierte Mr. Ripley an, ist für mich da auf jeden Fall der stärkste Kandidat, wenn es um dieses Flair dieser Gegend und wie das da alles aussieht und so. Und es spielt ja auch nicht im Hier und Jetzt, ich weiß gar nicht, talentierte Mr. Ripley spielt das vielleicht auch in den 60ern oder sowas, kann das sein? Ich bin gerade gar nicht sicher, wann das spielt. Vielleicht früher, vielleicht spielt es auch in den 50ern, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, sehr zu empfehlen. Ja, ist notiert. Also. Mit einem jungen Matt Damon. Ich glaube, ich habe ihn da das erste Mal wirklich wahrgenommen, bewusst. Oh, wow. Auch wenn er da vorher schon Sachen gemacht hat, aber da war mir dann wirklich ein Begriff. 50er sehe ich zumindest hier, wenn ich kurz Wikipedia überfliege. Ja. Genau. Aber gut, gebe ich dir recht, der Style ist natürlich nice. Da hatte ich auf jeden Fall auch meine Freude dran. Fand ich schon schön. Ja. Genau, aber dann sollen wir es das gewesen sein lassen. So, Codename Uncle. Dann haben wir noch einen Film. Ja, einen letzten. Und den habe ich ja mal besprochen, aber eben, was ich gut fand, ich habe den ja nur ich glaube, in der Folge mit drei anderen Sachen besprochen. Das war so ein Oscar-Roundup-Ding. Da hatte ich dann irgendwie einen Haufen Sachen geguckt, die bei den entsprechenden Oscars in dem Jahr relevant waren. Und das war auch der dritte Film, den wir heute besprechen, Little Women von 2019. Regisseurin Greta Gerwig. Und ich finde es auch sehr passend. Also ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, als du das gesagt hast. Wahrscheinlich nicht, weil es ist einfach ein Film, den du magst. Aber es passt halt sehr gut, weil jetzt der neue Film von Greta Gerwig dieses Jahr rauskommt. Stimmt. Und in ein paar Wochen ist es soweit. Dann kommt Barbie ins Kino. Den werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Ja, auf jeden Fall. Also das ist garantiert. Mache ich auch auf jeden Fall. Wird's auch, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dazu auch dann keine Folge geben wird. Mit Sicherheit gibt es da Sachen, die man besprechen kann. Ja. Und Little Women war das Letzte, was sie gemacht hat, direkt davor, jetzt eben 2019. Mhm. Und ich habe zu Little Women, glaube ich, schon ein bisschen was gesagt. Deswegen lasse ich dir jetzt erstmal den Vortritt. Vielleicht willst du uns erstmal sagen, wieso hast du den Film ausgewählt? Was ist es bei dem Film, dass er dir so gut gefallen hat? Also zum einen die Regisseurin, also ich mag Greta Gerwig sehr gerne. Ich mochte auch Lady Bird extrem gerne. Mhm. Ich glaube, bei dem Film sind es einfach Sachen, die mich emotional massiv berührt haben. Also ich hatte dir auch erzählt, als ich den Film geguckt habe, dass ich irgendwie 80% der Zeit irgendwie geheult habe oder Pipi in den Augen hatte. Wobei man muss sagen, das ist bei mir relativ einfach. Also man muss nur ein bisschen traurige Musik drüberlegen über irgendeine Szene und dann fange ich an zu weinen. Also ich habe auch bei Deadpool bei der einen traurigen Szene geheult. Also, aber nun ja. Aber weiß ich nicht. Also ich finde die Charaktere wahnsinnig sympathisch. Also gut, Amy, also die von, also ich rede so viel, ich finde den Film so toll, deswegen muss ich mich konzentrieren. Also zum einen die Schauspieler, also Saoirse Ronan, wenn sie so ausgesprochen wird. Saoirse Ronan. Und Florence Pugh ist also auf jeden Fall einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Die finde ich sehr großartig. Die wurde ja auch schon oft erwähnt. Ja, ich weiß. Kein neuer Name für die Leute, ja. Ja. ich finde, die beiden machen das ganz toll. Also, ich muss gestehen, also ich kann die Begeisterung zu Timothy Chalamet verstehen, aber ich bin da nicht so krass drin. Genau, aber ich fand, der hat das auch gut gemacht, so muss man einfach sagen. Aber die beiden vor allen Dingen finde ich sehr stark. Also man muss sagen, früher war ein Traum von mir, Autorin zu werden. Und ich weiß gar nicht, wann ich den Film, ich glaube, den habe ich tatsächlich damals ungefähr geguckt, als er rauskam. Und ich finde diese Leidenschaft von Joe, wie, dass sie alles für dieses Schreiben tut, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und ich wollte dann auch immer so ein bisschen so sein wie sie, so alles für die Kunst geben. Aber das habe ich halt nicht gemacht, weil irgendwie andere Dinge dazu kamen oder dazwischen kamen und ich auch einfach nicht so talentiert bin. Das kann ich einfach über mich sagen. Ich springe jetzt einfach so ein bisschen. Auch die Szene, wo Emma Watson, die spielt ja auch mit ihrem Ehemann dann am Essenstisch sitzen und sie dann darüber reden, dass sie nicht genügend Geld haben. So. Ja. Das ist so ein bisschen, also in meiner Kindheit, also wir hatten Geld, aber halt nicht so, dass man sich immer krass alles einfach leisten konnte. Und meine Mutter hat zwei Jobs gemacht zum Teil und so weiter. Und man will, aber man kann nicht. Und das ist auch irgendwie so bitter. Und dann noch zum Beispiel die Szene, die eher zum Schluss kommt, wo Joe mit ihrer Mutter auf dem Dachboden sitzt. Und sie hat ja Timothy Chalamets Charakter quasi mal irgendwann zwischendurch einen Heiratsantrag abgelehnt. Und dann kommt sie ja wieder und fühlt sich einfach so allein. Und irgendwie dieser Dialog oder dieser Monolog, wo sie dann so sagt, von wegen so irgendwie Frauen können so viel mehr als irgendwie lieben und irgendwie Haushalt machen und sie haben irgendwie Ambition und so und haben Mind und Soul, wenn ich das jetzt gerade noch so richtig zusammenbekomme. Aber dass sie sich so alleine fühlt, das kann ich so als junge Frau in der Großstadt, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also, weil man hat natürlich Freunde und mittlerweile fühle ich mich happy in meinem Leben. Aber es gab auch Zeiten, wo man sich einfach verdammt alleine fühlt und man weiß, dass man jetzt nicht mit einem Partner unbedingt dann glücklicher, also dass dann alles gut ist und so, aber dass man dann jemand hätte, der dann nur für einen da ist. So, und irgendwie dieser Konflikt zwischen, ja, ich bin eine erwachsene Frau, ich habe mehr als nur, vor allen Dingen in der Zeit ist das ja auch noch mal mehr, dass Frauen einfach nur da waren, um zu heiraten und um der Familie irgendwie einen besseren Stand zu organisieren. Und da heule ich immer da heule ich Rotz und Wasser so rum. Irgendwie, die bewegt mich wahnsinnig, die Szene, und großartig. Nee, kann ich alles absolut richtig gut nachvollziehen. Ich habe ja damals auch schon gesagt, dass ich ich finde das bei Little Women immer wieder für mich sehr interessant, weil ich ja nicht, potenziell wäre ich ja nicht Zielgruppe, würde man jetzt erstmal sagen. Also ich bin ja nicht, also es gibt hier männliche, auch interessante männliche Figuren, aber das sind ja ganz klar die Nebenfiguren und man könnte ja jetzt annehmen, ja, aber du kannst dich doch mit was nicht identifizieren automatisch, wenn das eigentlich um ein ganz anderes Leben ist. Es spielt in einer ganz anderen Zeit und es geht um die weibliche Sicht auf das Ganze und es ist definitiv eine ganz andere in der Zeit vor allem, was einen beschäftigt und was für Möglichkeiten man hat. Und trotzdem schafft es Greta Gerwig halt, diesen Text so aktuell zu halten, beziehungsweise der Text war vielleicht auch von Anfang an dieses Buch, auf dem das basiert, ist ja nicht umsonst ein Klassiker der amerikanischen Literatur, weil es halt wirklich schafft, das alles immer noch so modern und so realitätsnah eigentlich rüberzubringen und dass diese Themen eigentlich universell auch für jeden, irgendwas von diesen Themen kann eigentlich jeden irgendwo berühren. Es sind eben, vielleicht kurz nochmal zur Grundprämisse, wenn man jetzt immer noch gar nicht weiß, das von damals nicht gekannt hat, worum es eigentlich ging. Little Women spielt eben 1860 circa. Es geht um vier Schwestern Und wir sehen einfach, wie die groß werden. Der ganze Film wird aber in zwei Abschnitte unterteilt. Also es gibt so ein Kapitel, wo sie halt noch jünger sind und noch zu Hause alle leben. Und dann gibt es ein Kapitel, wo sie alle schon erwachsen sind und so ihre Wege gegangen sind und sich entschieden haben, wie sie das jetzt machen in ihrem Leben. Und diese zwei Zeitebenen werden immer wieder zusammengemischt. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste große Pluspunkt, den ich damals, glaube ich, auch nicht so krass hervorgehoben habe, weil ich, ehrlich gesagt, die Vorlage nicht gelesen habe. Mhm. Und es gibt auch viele andere Verfilmungen von dem Stoff. Das ist, wie gesagt, ein echter Klassiker. Und das ist hier das erste Mal, soweit ich das verstanden habe, dass Greta Gerwig sich entschieden hat, schon im Drehbuch zu sagen, ich mische diese Ebenen. Also im Originaltext ist das nicht so, sondern wir erleben einfach chronologisch das Leben dieser Mädchen und später Frauen. Ja. Also wie sie halt groß werden und wie sich dann alles ändert und wie sie dann ihr Leben weiterleben. Und das ist sicher auch immer noch eine ganz tolle emotionale Geschichte, aber gerade diesen Kniff, dass sie sagt, ich zeige euch ganz am Anfang, zeige ich euch schon eigentlich ein Stück weit, wie es ausgeht und sage euch eigentlich schon, da und da hat sich jede Figur hinentwickelt und dann gibt es natürlich schon noch Sachen, die nicht geklärt sind oder die noch kommen. Also eben, nimmt jetzt Beispiel Amy, Florence Pugh ist eben in Paris später dann in ihrem Leben und ist nach wie vor unsterblich eigentlich in Timothy Chalamets Figur verliebt. Und wir müssen und sehen natürlich am Anfang des Films, wissen wir das schon, dass sie in Paris enden wird, aber wir wissen noch nicht, ob das mit Timothy Chalamet jetzt doch irgendwann was wird oder nicht. Das sehen wir dann im Verlauf des Films weiter. Aber trotzdem, wenn wir dann natürlich in der Zeit zurückspringen oder in diese andere Zeitebene gehen, sehen wir halt zum Beispiel, was ihre Ambitionen, was daraus geworden ist, weil sie auch Künstlerin werden will und da eigentlich nicht nur ganz gut sein will, sondern sie will entweder die Beste in was sein oder richtig, richtig, richtig gut oder es einfach ganz sein lassen, wenn es nur von Kompromissen und Zweitrangigkeit geprägt ist. Genau, und das gilt halt für alle vier Figuren, also weitestgehend, ich würde sagen eher für drei von ihnen. Ja. Es gibt natürlich die Jüngste, ich vergesse auch ihren Namen, es ist Beth, ist die Jüngste, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Lass mich gucken. Und Beth, ja. Sie sagen selber immer so, Beth ist die Beste von uns allen, im Sinne von, sie ist halt die Netteste, die Liebste und alles. Und die hat halt so ihr eigenes Päckchen zu tragen, weil sie halt im Film auch dann, im Verlauf des Films dann mehrmals schwer erkrankt und letzten Endes auch durch diese Krankheit stirbt und eben gar nicht ihre Träume eigentlich leben kann. Am Ende und es die anderen drei tun und vielleicht sich dadurch auch mehr verpflichtet fühlen, es zu tun und sagen, also umso mehr müssen wir jetzt auch weitergehen. Und dieser Film ist immer wieder rührend, da bin ich völlig bei dir. Also es gibt auch für mich Stellen, wo ich Tränen in den Augen hatte, weil es einfach so toll und so persönlich erzählt ist und es aber, obwohl es so, es könnte ja erstmal so total melodramatisch sein, aber es ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich sehr ruhig und sehr fast schon mit einer gewissen Distanz manchmal erzählt, im Sinne von, dass sie nicht so wertend da reingeht mit einer super dramatischen Musik und sowas und das alles erst aufladen muss mit Stimmung, sondern das tut es automatisch, weil sie den Figuren wirklich viel Zeit gibt. Wir lernen die richtig kennen, wir haben richtig, verbringen richtig Zeit mit denen. Das Ganze darf auch wirklich witzig sein. Diese Figuren dürfen wirklich auch Fehler haben und dürfen Stärken haben. Also gerade Amy ist, glaube ich, für mich deswegen auch immer mein Lieblingscharakter, weil sie so wirklich starke Fehler auch am Anfang kriegt und wirklich auch ein Verhalten an den Tag legt, was nicht gut ist und wo sie definitiv toxische Dinge macht. Also extremstes Beispiel ist natürlich, wo sie Joe, also die Geschichte, das Manuskript ihrer Schwester, die gerade an einer Geschichte schreibt, das verbrennt sie einfach. Die einzige Kopie davon verbrennt sie, weil die sie nicht mit auf eine Party nimmt und eigentlich spricht daraus ja sehr viel mehr, dieses ganze, irgendwo auch der Neid und auch dieses Gefühl so, ich werde nie so gut sein wie die, ich stehe immer im Schatten von der und ich will mich da einfach irgendwie rächen. Sie sagt es ja auch selber, ich wollte dich treffen und ich wusste, ich kann dich mit ganz vielen Sachen eigentlich gar nicht treffen. Das Einzige, wo ich dich treffen kann, ist, wenn ich deine Kunst zerstöre. Ja. Da denkt man ja eigentlich, eine Figur kann sich ja von sowas vielleicht nicht erholen. So. Also die ist ja dann einfach die Böse und die schlecht ist und so. Und das Gegenteil ist der Fall. Also mit niemandem leide ich am Ende so sehr mit wie mit Amy. Viel mehr als mit allen anderen. Einfach weil sie so dreidimensional sein darf. Und weil das auch nicht alles. So, bei Joe ist es am Ende ja schon alles ein bisschen, also auch super gespielt, super interessante Figur und ich sehe mich irgendwo ein Stück weit in jeder von denen, würde ich fast sagen. Aber Joe kriegt ja ihr Märchenende ein Stück weit. Und Amy kriegt das eigentlich nicht ganz so, finde ich. So, bei Amy ist es so ein bisschen bittersüß. Weiß ich nicht. Also ich bin was du vorher zu Amy gesagt hast, da bin ich auf jeden Fall dabei und ich kann auch diese Szene. Also Amy finde ich auch einen wahnsinnig spannenden Charakter. Also sie ist nicht mein Lieblingscharakter, das ist tatsächlich Joe, aber ich finde Amy sehr, wie du sagst, dreidimensional. Auch dieses irgendwie, sie ist ja so die kleine Schwester und dann auch dieser Neid auf die große Schwester, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe halt auch eine große Schwester. Und dieses mit der großen Schwester was machen wollen, dazugehören wollen, irgendwie so cool sein wie sie und dann aber vielleicht auch irgendwie zurückgewiesen werden oder sowas, weil die große Schwester will halt einfach nichts mit der kleinen Schwester machen. Das kann ich auch nachvollziehen und auch, also die Wut, also ich habe nie was von meiner Schwester verbrannt. Aber das kann ich auch verstehen, aber man hasst, also ich habe sie auch echt, weil ich auch diese Leidenschaft von Joe so nachvollziehen kann, ich habe die da echt gehasst in dieser Situation. Und das finde ich aber auch so großartig an Greta Gerwigs Schaffen, weil zum Beispiel, also ich habe nie eine andere Little Women Verfilmung geguckt, aber ich habe mal irgendwo gelesen, geschaut, dass Amy immer sehr der Feind war und immer sehr böse war. Und immer war Amy quasi, hat auch dann später quasi Laurie gestohlen, so von Joe. Und das, finde ich, macht Greta Gerwig hier sehr, sehr gut, dass sie halt nicht sagt, nee, die ist nicht böse und die stiehlt ihr auch nichts. Das ist einfach eine andere Art und die haben sich anders irgendwie kennengelernt, beziehungsweise irgendwie, ne, unter anderen Umständen sind sie dann halt zusammengekommen. Und das finde ich sehr großartig. Und auch diese Szene im Park, wo Amy und Laurie dann später stehen und sie dann auch irgendwie sagt, ich war mein Leben lang war ich die Zweite hinter Joe. Wobei man ja aus Joes irgendwie Sicht irgendwie immer denkt, boah, Amy ist so perfekt und cool und die darf nach Paris und so weiter. Und dass man da diesen Schmerz und diese Problematik bei Amy sieht, finde ich ganz, ganz toll. Ja, weil es diese Geschwisterbeziehung auch einfach komplex erzählt und nicht sagt, da ist einer im Recht und einer im Unrecht, sondern man nimmt Dinge einfach unterschiedlich wahr und deswegen beschäftigen die einen unterschiedlich stark. Ja. Ich meinte nur bei Amy halt, insofern ist es nicht dieses perfekte Happy End, also natürlich, sie kriegt den, in den sie immer verknallt war und so, aber es ist eben nicht so reibungslos. Es ist nicht so dieses, ach, er hat sich ja von Anfang an für dich entschieden oder sowas, sondern so nee, er musste das auch erst für sich, hat er irgendwann... Er musste das für sich erst lernen. So. Er hat erst gelernt, sie zu lieben. Und die andere war halt sein Schwarm. Und das, finde ich, halt ist was man super selten in Filmen sieht. Egal jetzt, ob Hollywood oder was auch immer, dass das so eine reale Beziehung eigentlich ist. Dass es eben nicht geprägt ist von diesem, oh, ich habe dich irgendwie auf der anderen Straßenseite gesehen und dann war das einfach Liebe auf den ersten Blick und für immer und ewig. Ja. Sondern eigentlich eben, sagt sie ja selber auch selber, sie will nicht die zweite Wahl jetzt sein, wie scheiße ist das denn? Also jetzt, aber das Bittere ist ja, also damit unterstellt sie ihm halt so, ja, du kannst dich ja gar nicht in mich verlieben, weil du hast ja einmal meine Schwester, warst ja in meine Schwester verliebt und deswegen kann das ja nie sein, dass du für mich dieselbe Tiefe an Beziehungen entwickelst oder sonst was. Und das finde ich eigentlich super, dass dieser Film sowas anspricht und das so, also das ist einfach selten, weil das wollen Leute eigentlich so nicht. So, das wirkt einfach unromantisch, das wirkt auf die Leute nicht echt genug oder was, oder sie wirkt opportunistisch, gerade weil Amy ja auch sagt, natürlich ist Heirat für sie eine Entscheidung, eine finanzielle Entscheidung, das spielt für sie eine Rolle als Frau in dieser Zeit. Aber im Ideal, aber es eben, nicht umsonst lehnt sie halt den Antrag von jemand anderen Reichen dann ab. Ja. Weil sie sagt, nee, also ich will halt den ich wirklich haben will und wenn das dann doch nicht klappt, dann muss ich mich dann vielleicht irgendwann arrangieren mit einer anderen Situation, aber bis dahin werde ich es auf jeden Fall versuchen. Und ja, keine Ahnung, also ich mag die alle, aber Amy ist schon immer so mein Favorite. Und das ist schon schwer, sich da zu entscheiden, weil auch Joe und auch, was ich wirklich toll finde, dass dieser Film ganz klar sich um diese Frauen dreht und um deren Leben, finde ich es halt so bemerkenswert, wie Greta Gerwig diese Männer, die in diesem Leben aber eine Rolle spielen, überhaupt nicht abfertigt. Also das sind keine Schablonen oder irgendwie, das sind auch richtige Leute. Die haben natürlich nicht ansatzweise so viel Screentime und nicht so viel, wir erleben nicht so viel von ihrem Leben, aber auch, ob es nur schon der Mann von Emma Watsons Figur, ich habe ihren Namen jetzt gerade vergessen, Mary? Nee. Mac, genau. Wie du sagst, wie die an diesem Tisch sitzen und dann darüber reden, hey, wir haben kein Geld und so. Und wie er auch sagt, so, es tut mir leid, so, ich würde dir einfach so viel mehr gern bieten wollen und ich würde das gern alles leichter haben. Ja. Also das ist ein grundauf ehrlicher, netter Mensch und sowas und auch der hat seine Probleme und kann nicht das Leben leben, was er leben möchte, vielleicht mit seiner Frau. Und bis in die kleinsten Nebenrollen. Und wenn es nur dieser, weiß gar nicht, ob es der Vater ist oder der Onkel oder was auch immer von Laurie. Der Großvater ist es. Irgendwie so, ne, genau. Und gespielt von Chris Cooper, der eigentlich immer weirde Psycho-Leute spielt. Hier einfach einen netten Onkeltypen, der gar keine bösen Hintergedanken oder irgendwas hat. Und man glaubt es immer nicht. Man denkt immer, irgendwann kommt da gleich irgendwas ganz Problematisches um die Ecke. Und das tut es halt nie, weil er halt einfach ein netter Typ ist. Aber man ist es von dem Schauspieler nicht gewöhnt. Auch der ist einfach ein herzensguter Mensch einfach. Und ja, und dann vor allem muss ich natürlich hier, du hast ja selber jetzt ein bisschen persönlich auch deine Anekdoten, deine Bezugspunkte zu diesen Story erzählt. Ich muss natürlich sagen, also ich bin genau wie du, ich bin auch nicht jemand, der sagt Timothy Chalamet über alles. Finde ich auch übertrieben, man überhypt den zu sehr. Das ist ein wirklich guter, junger Schauspieler. Aber das ist kein Messias so. Also die Leute, das ist immer das Problem, glaube ich, wenn Leute dann jemanden so lächerlich krass abkulten. Und ich mache das immer so auf eine ironische Art und Weise mit Natalie Portman, obwohl ich mir selber sage, so, das ist halt mein Hollywood-Schwarm, aber es ist halt so, das ist halt ein fehlbarer Mensch und Punkt, ja. Ende aus. Und das ist das, glaube ich, was Leute bei Timothy Chalamet auch noch ein bisschen lernen müssen. Aber mein Gott, fühle ich das, wenn der Joe im Grunde seine Liebe endlich gesteht und dieser ganze Dialog, also wirklich, also ich kann das gar nicht beschreiben, wie mir das nahe geht. Weil es ist natürlich an der Stelle, es ist filmmäßig sehr krass inszeniert, also allein die Kulisse, wo die da stehen. Aber die Art, wie die das besprechen, wie Joe ihm auf eine ganz nette, faire, rationale Art und Weise sagt, du, das passt nicht. Ich fühle es einfach nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum ich es nicht fühle. Ich fühle es einfach nicht. Und es wird dann irgendwann, wird es toxisch werden. Und er unterbricht das immer nur mit so einem ganz sanften, but I love you. But I love you, Joe. Und es ist halt so, oh, ich finde das so gut an der Stelle, weil es ist natürlich eine Hollywood-Szene im Sinne von, so reden Leute nicht miteinander oder meistens nicht, aber gefühlsmäßig würde man so miteinander kommunizieren, würde ich sagen. Also dieses, der kann dir der andere noch so viele rationale Gründe nennen dafür, dass das jetzt nicht die richtige Entscheidung ist. Ja. Und du kannst das trotzdem nicht sehen in dem Moment. Du kannst nicht da raus oder bist davon überzeugt oder sagst ja auch, nee, also ich sehe hier super viel Potenzial. Ich denke mir, das würde passen. Aber du kannst das nicht für eine andere Person mitleben, sondern wenn die Person das nicht fühlt, dann ist das nicht so. Und als ein Mensch, der schon hier mal da mal einen Korb bekommen hat in seinem Leben, muss ich schon sagen, ich finde das so toll, wie diese Szene für sich stehen darf und dass aber da auch diese Geschichte von Laurie nicht zu Ende ist, sodass auch er als Figur weiter wachsen darf. Und man deutet das auch nur an, er kriegt eben nicht seine privaten, ruhigen Szenen, er kriegt nicht so eine Dachbodenszene wie Joe, wo er einfach alleine über seine Gefühle reden darf. Aber trotzdem kriegt er das zwischen den Zeilen, indem er mit Amy in Paris dann ist und man einfach, und das muss man seinem Schauspiel lassen, er das dann doch rüberbringt, dass er sich wirklich weiterhin wandelt und Dinge anders mit der Zeit begreifen lernt. Und das gilt halt für alle. Also sie sind alle so gut in diesem Film, wirklich durch die Bank. Und ja, dementsprechend, also ich kann auch Little Women immer nur Lobeshymnen vortragen. Ja. Bin deswegen sehr froh, dass du den auch gewählt hast. Und wenn ich überhaupt was kritisieren müsste an dem Film, wenn ich das versuchen würde, muss ich schon gestehen. Ja, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du gehst. Kann ich mir vorstellen. Es sind die letzten 10 Minuten so ein bisschen. Also der Film ist natürlich am Ende, es ist ja auch im Buch ein Stück weit so, aber die letzten 10 Minuten sind schon sehr perfekt. Und ich glaube, ich als melancholischer, zynischer Mensch hätte mir vielleicht gewünscht, das darf ja trotzdem gut ausgehen, aber vielleicht inszeniert man es ein bisschen anders. Also bis zu dem Punkt, wo sie ihren Professortypen am Bahnhof küsst, alles okay. Ich finde es auch richtig gut, dass Greta Gerwig so ein bisschen diese Zweideutigkeit mit reinbringt und sagt, naja, ist das jetzt das Buchende oder ist das das echte Ende? Ich hätte es aber dabei belassen, aber dann gibt es ja dann noch diese Endszene, wo alle über diese Wiese laufen und zu dieser Mutter hin. Und da denke ich mir so, ist natürlich super schön und man sieht die alle nochmal, aber es ist natürlich schon... Es ist schon ein bisschen extrem so. Also, gerade weil alles andere vorher so viel komplexe Zwischentöne haben darf. Und am Ende rennen sie wirklich wie in einem Disney-Film über die Wiese. Also, ich glaube, wenn man das parallel schneidet mit der Szene, wo Belle in Schön und das Biest am Anfang über die Wiesen läuft und einfach darüber singt, dass sie jetzt weg will von zu Hause, so, das ist, glaube ich, wirklich eins zu eins dieselbe Farbstimmung und dieselbe Wiese, wie das eine halt gezeichnet ist. Und das ist so ein bisschen drüber, das ist ein bisschen viel. Ja. Und das ist so, also da, und gerade das Problem ist natürlich auch, es ist das Letzte, was wir im Film im Grunde sehen. Also nicht ganz, ja doch, das ist wirklich das Letzte, glaube ich. Also davor, ihr Buch wird ja davor noch gedruckt. Ja. Und ich glaube, ich hätte es lieber mit dem Buchdruck enden lassen. So, dass dieser Schlusspunkt ist, dass das Wichtige für sie nicht ist, dass sie diesen Typen gefunden hat. Oder das ist schön, dass sie ihr privates Glück gefunden hat, aber dass sie was erreicht hat, was sie erreichen wollte. Und das ist der entscheidende Moment. Und Greta Gerwig hat ja auch in Interviews gesagt, dass das für sie ganz wichtig war. Ich glaube, das gibt es nämlich im Buch gar nicht. Im Buch ist diese dass sie dieses Buch herstellen lässt und sowas, das gibt es im Buch, also in der Literaturvorlage gar nicht. Und vor allem ist es nicht der Schlusspunkt des Ganzen. Also das ist ja eigentlich das Ende ihrer eigentlichen Story von Joe. Und dass das der Schlusspunkt ist und nicht, ich habe meinen Typen gefunden, das finde ich auch ganz wichtig, dass diese Reihenfolge da so ist. Aber dann will sie irgendwie doch alles auf einmal haben und will am Ende dann noch mal alle abholen. Also diese Endszene, huiuiui, also ich finde ja auch, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Entspannteres. Ich fände ja so Gartenszene, fände ich ja auch okay. Und ich verstehe auch, wie du gesagt hast, dass man die alle nochmal zeigt. Ja. Aber da dachte ich auch, also ein bisschen entspannter. Ja. Hätte ich es auch besser gefunden. Also ich finde es auch, ich bin auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen so, hätte sie Friedrich, heißt ihr Ehemann ja, glaube ich, dann am Ende, oder der Professor von Joe. Manchmal bin ich so, eigentlich voll schön so, ne, und es ist ja auch voll in Ordnung. Sie hat jetzt irgendwie das Buch geschrieben und das veröffentlicht und dann hat sie noch einen Mann gefunden und dann bin ich wieder so, ja, aber jetzt sind alle am Ende irgendwie verheiratet, so das klassische Ding, so, wo ich mich dann frage, hätte das auch sein müssen, so, dass sie auch irgendwie eine Love Story bekommt oder sowas, oder dass sie mit ihm zusammenkommt. Also ich finde, da bin ich manchmal so ein bisschen hin und her gerissen, was da hätte nötig sein müssen. Ja, das ist natürlich in dem heutigen Text würde man sich das vielleicht auch anders, würde man das anders angehen, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass das halt Louisa May Alcott hat das halt 1868 geschrieben. Ja, true. Ist eh ein überraschend moderner Text in den meisten Fällen. Oder auch das, was Greta Gerwig daraus dann auch gemacht hat, ein Stück weit. Aber natürlich will sie irgendwo auch dem Ganzen treu bleiben und dem, was dort eigentlich erzählt wird. Und am Ende ist das halt so, dass sie diesen Friedrich da irgendwie schon kennenlernt und mit dem auch irgendwie happy ist, glaube ich. Ja, ja. Das ist, glaube ich, schon grundsätzlich so. Aber wie gesagt, die letzten 10 Minuten, würde ich mir auch wünschen, dass das irgendwie anders wäre oder einfach gar nicht da wäre. Aber vorher kommt halt so viel, was so stark ist. Also vor allem auch dadurch, wie sie es halt Regisseurin halt gemacht hat. Eben allein durch dieses, ich habe hier zwei Zeitebenen, die parallel immer wieder laufen. Allein die Entscheidung, welche Szenen sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Oh ja. Ich habe auch wirklich, ich wusste es legit nicht mehr, dass wir am Anfang schon gesagt kriegen, also wenn man den Film das erste Mal sieht, ist man, also man, die zwei Zeitebenen sieht man schon sehr deutlich, allein durch die Farbgebung. Aber ich habe das nicht mehr so klar auf dem Schirm gehabt, dass wir ja wirklich ganz am Anfang, als Amy in dieser Kutsche sitzt mit Meryl Streep, mit ihrer Tante da, und dann kommt ja Laurie vorbei. Und da wird ja irgendwie schon gesagt, da wird schon vorweggenommen, dass Joe ihm den Laufpass gegeben hat. Ja. Und ich wusste das nicht mehr, dass das ausgesprochen wird. Also, dass das natürlich der Chronologie halber später dann logisch ist, dass da nichts draus geworden ist. Aber dass sie diese Szene im Grunde vorweggreifen und sagen, nee, also das, die haben ja miteinander geredet und Joe hat sich gegen ihn entschieden, fand ich total interessant. Dass so vorher, so vorne eigentlich zu spoilern, aber das verliert überhaupt nichts an Wirkung hinterher, weil eben die Art, wie sie diese Szene zusammensetzt. Also natürlich extremstes Beispiel ist die Sache mit Beth, mit der Schwester. Ja. Diese zwei Erkrankungen und wie das wie so eine Parallelwelt ist und in der einen geht es gut aus und in der anderen nicht. Ja. Das ist halt so ein Geniestreich, wie sie diese Szenen kombiniert und was sie wann wo kombiniert. Ja, es ist so schön gemacht einfach. Ja. Also und vor allem natürlich auch diese vier Mädels, diese vier Jungfrauen, diese Chemie ist, das kannst du halt auch nicht schlagen. Also das ist einfach, total. Das Casting ist da einfach super. Ich bin ja nicht der riesen Emma Watson-Fan. Ich weiß, da mache ich mich bei vielen Männern immer unbeliebt, weil die alle so aus Harry Potter geprägt sind. Das war ihr erster Crush ever. Und deswegen ist Emma Watson ist irgendwie auf einem Olymp irgendwo für die Leute. Ich denke mir immer so, ja, keine Ahnung, für mich halt nicht. Und ich finde auch ihn, also neben Saoirse Ronan und auch neben Florence Pugh, sie hat sich jetzt auch nicht ganz so die Rolle, die ganz so viel hergibt, vielleicht wie die anderen beiden, aber da hält sie nicht ganz für mich mit, aber sie ist auch nicht schlecht oder so. Und die Chemie unter den Vieren ist auch so oder so einfach super stark. Ja. Also ich finde das einfach, das kannst du nicht erzwingen. Das funktioniert oder das funktioniert nicht und das ist schon richtig gut. Ich finde das auch, also wahrscheinlich liegt das am Directing, dass so auch das immer sehr, wenn die vier zusammen sind, sehr lebendig sind oder auch wenn andere Charaktere drumherum da sind, dass das sehr lebendig ist. Zum Beispiel Irgendwer bricht sich doch dann den Fuß oder nee, wird an der Hand verletzt. Amy, ja, Amy wird in der Schule vom Lehrer, kriegt sie Schläge auf die Hände. Ja. Genau, und Mac wird irgendwie, verstaucht sich den Knöchel nach diesem Tanzabend, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Und dann kommen die beiden ja nach Hause und dann wuseln da alle rum und sprechen auch durcheinander und so. Und ich finde, das ist, und Lori steht da ja so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen für den Zuschauer. Wie er da von Amy schon angehimmelt wird. Ja. Das sage ich so ganz early auch. Ja. Du denkst dir so, oh mein Gott, die ist ja schon völlig verschossen. Ja. Das ist schon völlig vorbei. Und dann reden die da alle durcheinander und die eine bringt das Eis und die andere macht das und du. Mhm. Und ich finde, das ist so sehr lebendig und auch irgendwie ein bisschen realistisch, so wie wenn irgendwas passiert zu Hause, dass man sich da dann auch drum kümmert und dass dann auch mal durcheinander geredet wird und so. Und das, also die Chemie, ja, also es ist sehr... Das war auch was Greta Gerwig in Interviews erzählt hat, dass ihr das wichtig war. Mhm. Das musste sie ihnen auch erst so ein bisschen beibringen, den Mädels und auch Laura Dern und etc. allen anderen Figuren, dass die eben wie ein bisschen wie im echten Leben, dass die sich ein bisschen unterbrechen. Mhm. Dass die, also die eine sagt ihren Satz noch nicht so ganz zu Ende und die andere fängt schon an mit ihrem Satz. Oh. Das ist so eine Art, einen bestimmten Rhythmus entwickelt, wie die miteinander sprechen, diese Schwestern. Und das war ja auch wichtig. Also das hat sie sogar im Drehbuch hat sie diese Stellen markiert, wo sie das will, dass das so ineinander übergeht, damit das wie so ein, ja, dass da so eine Art Rhythmus entsteht, wie die miteinander reden und dass da keine Pausen entstehen, sondern ja, es immer so eine Mischung ist aus, spricht die mir jetzt dazwischen oder ist es einfach nur so ein, wie so ein extrem krasses, geschmiertes Uhrwerk. Die sind einfach, diese Schwestern verstehen sich auf so einer ganz anderen Ebene und kommunizieren auf eine Art und Weise, die du von außen nur eben, Laurie steht daneben und bewundert das oder ist amüsiert. Das hat sie auf jeden Fall bewusst eingearbeitet und das merkt man auch, das funktioniert auch einfach gut. Also es ist, wie gesagt, es gibt Szenen, klar, die sind einfach ganz klar dieser Zeit enthoben und diesem ganzen Setting, aber wie sehr sie das schafft, dass das greifbar ist und dass man sich da reinfühlen kann. Und eben auch, selbst wenn es so alberne Momente sind, also auch ein Timothy Chalamet, der dann auf seinem Stuhl steht in seinem Haus und immer aus dem Fenster guckt, aber so krass horny auf diese Mädels ist, auf irgendeine, also auf Joe halt logischerweise, aber der wirklich auch dann wirklich nichts anderes mit sich anzufangen weiß. Und das könnte ja auch immer sowas total brechen und ins Lächerliche ziehen, das tut es aber gar nicht, weil es halt genug Stellen gibt immer wieder, wo diese Figuren einfach eben Fehler haben dürfen oder auch wirklich mal dreidimensional einfach denken und handeln dürfen. Auch diese ganze Sache mit Joe, mit ihrem Brief am Ende, dass sie eben ihm diesen Brief eigentlich schon schreibt und den dann auch wieder zurücknimmt und so, das ist aber einfach menschlich, so dass du halt nicht so im echten Leben würden Leute immer sagen, ja, aber das ist ja dann wirklich, ja, dann war die ja wirklich nicht so richtig committed oder doch, oder was ist das denn jetzt für eine Entscheidung, das ist ja total charakterschwach. Nee, das ist einfach menschlich. Total. So, vor allem in der Zeit, in der sie lebt und eben, dass sie auch so ehrlich damit umgeht und sagt, hey, ich bin einfach manchmal richtig fucking einsam, so. Mhm. Das sich einzugestehen, wenn man halt gleichzeitig aber super viel Wert auf diese Unabhängigkeit legt, das ist halt einfach schwierig. Du kannst das nicht immer perfekt miteinander vereinen. Und da ist es einfach, das sind die Momente, wo ich auch einfach bei dir bin. Da sitzt man einfach da und ist gerührt und ist einfach wunderschön und ja. Ja. Aber wegen Menschlichkeit, da möchte ich noch eine Szene, da habe ich mir eine Szene aufgeschrieben. Es gibt ja eine Szene, wo Joe sich die Haare abschneidet und für die dann verkauft, damit die Mutter zu dem verwundeten Vater fahren kann oder so weiter. Ja. Und dann sie macht das ja aus Liebe und ist da dann auch stolz drauf und dann sitzt sie aber nachts irgendwann auf der Treppe und weint und da kommt Amy dazu und fragt so, ja, was ist denn los und so? Ist es wegen Vater? Und sie so, nein, wegen meinen Haaren. Und ich finde das so großartig, weil das ist auch so was Menschliches. Das erinnert mich auch so ein bisschen jetzt anderer Film an Harley Quinn. Da gibt es ja auch eine Szene bei dem Solo-Film, wo sie sich dann ja sehr drastisch die Haare abschneidet und so weiter und danach direkt so anfängt zu heulen. So. Mhm. Und man denkt sich ja so irgendwie, ja, was ist denn jetzt so? Mhm. Aber ich finde, ich habe meine Haare auch abgeschnitten, aber ich bin damit sehr zufrieden. Aber es ist dann so, ja komm, ich mach das jetzt. Und dann ist es aber so, scheiße, war das jetzt die richtige Entscheidung? Mhm. Und dann ist es so, ich fand das, ach. Und dann ist es irgendwie auch so, ja, nicht, dann so ein, ja, das hast du aber für den guten Zweck gemacht und so und alles gut und so. Und dann sagt sie halt so, ja, ja, ich würde auch weinen. Und das finde ich so geil. So, ja, da, genau, weil es diese kleinen menschlichen Momente genau, sind. Die Leute sind nicht immer, stehen nicht über allem immer. Ja, ja, das fand ich großartig. Die Souveränität, die die nicht immer haben, ja, weil man das als Mensch auch nicht immer hat. Und das ist einfach bei all diesen Schwestern super greifbar, dass auch eine Meg einfach, die will das Leben und die will Kinder mit diesem Mann und so. Und trotzdem sitzt die manchmal da und denkt sich auch so, war das jetzt richtig? Ja. Und du kriegst da ja keine finale Antwort drauf, sondern du musst halt einfach schauen, macht mich das am Ende vom Tag im Durchschnitt einfach glücklich an den meisten Tagen im Leben. Und ja, das bringt sie hier einfach gut rüber. Und deswegen ist es auch völlig egal, ob man Mann, Frau ist oder alles dazwischen. Es ist einfach, deswegen spricht der Film, glaube ich, einfach Leute gut an oder hat auch diese Vorlage das schon gut geschafft. Mhm. Weil hier einfach super viel Identifikationspotenzial ist, weil das komplexe Figuren sind, die Fehler haben, die Stärken haben, die Vorbilder sein können und gleichzeitig sind sie Figuren, wo du sagst, ja, da muss man noch was dazulernen vielleicht und so. Also das, ist einfach rundum gut. Ja, es ist ein großartiger Film. Wenn die letzten 10 Minuten weg wären, können wir nicht einmal eine Version haben, wo die 10 Minuten fehlen. Die letzten 10 Minuten, wenn wir weg wären, dann, ohne Scheiß, ich wusste schon noch, dass das kommt am Ende, aber ich dachte mir wirklich wieder ich habe beim ersten Mal schon gefeiert, aber beim zweiten Mal jetzt dachte ich mir wieder wirklich, bis kurz vor Schluss dachte ich mir, das ist einfach ein 5 von 5 Sterne-Film, das ist einfach ein Meisterwerk. Ja. Und dann kommt dieses Ende und dann gibt es noch Abzüge in der B-Note, aber trotzdem, es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau trotzdem, weil es wirklich so super rund ist. Und ja, wie gesagt, Greta Gerwig, ich mochte auch Lady Bird schon sehr, sehr gern. Ich bin sehr gespannt, was das diesen Sommer wird mit Barbie. Ich auch. Weil man erst bedenken würde, Barbie, boah, gar keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber total, wenn man halt sieht, was diese Frau für eine Stimme hat, in der Art, wie sie Geschichten erzählt, dann bin ich da schon sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass die das nicht ohne Grund macht. Ja. Und, ja, also ich war auch erst so im ersten Moment so, oh, ein Barbie-Film, toll, wird noch irgendeine Marke verfilmt nehmen. Ja, genau, Ahnung, dachte ich Lego auch. Lego oder Playmobil gab es ja, glaube ich, auch mal. Ja. Und dann habe ich gesehen so, oh, Greta Gerwig, hello, ja, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Eben, ist halt einfach eine komische Entscheidung. Also aus Sicht des Studios frage ich mich immer noch, was das am Ende wird, weil das wird sicher nicht der Standard-Barbie-Film, den du auch also es gibt ja genug Animationsfilme dann auch. Mal gucken, was das wird, aber ich habe sehr, sehr viel Bock drauf und Little Women hat es nur nochmal unterstrichen. Ja, definitiv. Okay, von meiner Seite war es das. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe meinen Blog auch schon weggelegt, also ich habe nichts mehr, was ich ansprechen möchte. Ja, cool. Abschließend, ich finde es gut, wie unterschiedlich du was für unterschiedliche Filme du gewählt hast. Die sind ja alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich und bedienen so ganz andere Geschmäcker und Aspekte auch. Und das ist eigentlich, finde ich, gut, was auch so die Idee ist bei diesem Format, dass man so ein bisschen zeigt, so dass das einfach das Geschmack, also das ist auch immer, die Leute sagen immer, was ist dein Lieblingsfilm und so, ja, und dann kann man vielleicht auch einen nennen, aber am Ende wird es ja eh nicht dem gerecht. Also es gibt immer aus unterschiedlichsten Gründen auch andere Sachen, die man echt feiert. Und das fand ich sehr, sehr schön an dieser Auswahl, die du hier hattest, dass es wirklich, wirklich verschiedene Filme waren. Ja, also ich freue mich auch. Also und ich freue mich auch, hier gewesen zu sein und über diese Filme reden zu dürfen und gerne. Doof zu haben. Und ja, ich hoffe, ich habe dich nicht allzu oft überfahren mit meinen Tiraden. Ach, nee, ich habe dann ja irgendwann auch unterbrochen. Nee, okay. Dann vielen Dank dir, dass du zu Gast warst. Ja, und ich danke auch. Ja, dann vielen Dank fürs Reinhören, dementsprechend an alle, die zugehört haben. Und wenn es euch bereichert hat, dann reicht es doch gerne weiter und dementsprechend bis zum nächsten TOFAV-Podcast. Ciao. Tschüss.